In dem abgelegenen Tagungshaus haben sich diese Männer versammelt. Nicht zum Zeitvertreib, sondern wegen eines ernsthaften Problems. Ihr Vorname ist Dieter und sie leiden darunter. Ruf mal den Dieter, der keine weichen Knie mehr hat. Dieter! Ja. Dieter! Ja. Dieter! Und jetzt ganz Dieter stehen. Dieter! Ja. Hier, fass an. Dieter! Der überträgt sich unwahrscheinlich was an Kraft. Dieter! Dieter! Ja, wunderbar! Und jetzt machen wir mit. Dieter! Ja. Dieter! Gut, ich bin toll zu verstehen. Pocho ist toll zu verstehen. Chris ist toll zu verstehen. So sieht die Zukunft aus. Hier bei Dieter, der Fußball-Podcast. Wir sind zum ersten Mal auf Teamspeak. Ja, es beginnt ein neues Zeitalter. Auch in der Nationalmannschaft, muss man an dieser Stelle sagen. Denn da haben die Weichen heute überhaupt nicht funktioniert. Außer man wollte in den Abstellbahnhof fahren. Gleis. Abstellgleis hat man eingeschlagen. Was für ein Anfang hier in diese neue Ära. Aber das liegt auch ein bisschen an Teamspeak. Ja, irgendjemand fummelt die ganze Zeit an seinem Mikrofon rum und das ist bei Chris. Na, ich hab's in der Hand. Ich hab's in der Hand. Achso, in der linken ja Schwengel und in der rechten das Mikro. Genau, also durch das Wackeln hört man das halt. Das ist aber, ja. Da muss der Chris vielleicht mal irgendwann, das muss er nicht jetzt machen, diese komische Funktion einstellen, dass man... Push-to-talk? Nee, nicht die andere... Nicht Push-to-talk, sondern dass das dann nur dann angeht, wenn du was sagst. Das habe ich jetzt auch an. Ricky hat da ein bisschen Angst, dass er abgehakt klingt. Ja, da lege ich großen Wert drauf. Weil mir jede Silbe wichtig ist. Genau, und Ricky ist deswegen auf Dauerlaut. Ich versuch's mal ein bisschen. Dauerlaut. Ich versuch's mal im OBS noch ein bisschen lauter zu stellen. Hier euer Desktop, dass es vielleicht dann ein bisschen lauter ist. Aber wie gesagt, das pendelt sich ein und da mache ich mir auch gar keinen Stress oder wir machen uns hier gar keinen Stress. Wenn er uns nicht hört, ist das halt so. Nein, das ist mir zu unprofessionell. Also so kannst du nicht an die Sache rangehen. Da haben wir ja gesehen, zu was das führt heute Nachmittag. Da sieht man nämlich mal, wie das läuft, wenn es unprofessionell aufgezogen wird. Ich muss kurz was vorwegnehmen. Ich habe das bei meinen Eltern geguckt mit ein paar Freunden von meinen Eltern. Ich habe nicht alles gesehen. Ich habe vielleicht 15 Minuten gesehen. Die meiste Zeit. Meine Eltern haben jetzt eine Schaukel für die Kleine geholt. Da habe ich mit der Kleinen geschaukelt. So. Und jetzt pass mal auf. Und ich dachte mir, meine Mutter war am selben Ort wie ich. Das heißt, ich kriege möglicherweise weniger Internet-Memes von ihr, die ich immer kriege. Weit gefehlt. Eben gerade kam die WhatsApp-Nachricht, das Bild, Deutschland hat die Gruppe verlassen. Mit so einem WhatsApp. Versteht ihr? Oh, ja, es, Gruppenchat verlassen. Ja, genau, Gruppenchat verlassen. Ja, ja. Ja, schön. Wenn, solange es meine Mutter macht, ist das völlig okay. Jeder andere Mensch hätte ich gesagt, fahr zur Hölle. Aber ganz ehrlich, jetzt schon, meine Mama kann doch nicht mal irgendein Bild verschicken auf WhatsApp. Die schickt dir Memes? Wie geil ist das denn? Ja, die ist... Die ist aber fest, deine Mama. Hipster-Bitch. Okay. Also mir geht das auch persönlich... Er hat jetzt auch so einen Tunnel im Ohr und lässt sich ein Septum machen. Kurze Frage, bevor es richtig abgeht hier. Was haltet ihr von Septums? Was sind denn Septums? Das sind diese vorne in der Nase. Nicht diese Kuhringe, sondern diese, die du so reindrehen kannst. Wisst ihr, was ich meine? Diese Piercings. Ja, aber wo sind die dann? In der Nase vorne. Ach so, ja, nicht, ja, das kommt auf das Girl an. Bei dem ja, Girl, genau. Kann das mal ganz gut aussehen. Ja. Warum sieht es bei deiner Mutter nicht so gut aus? Sieht bei meiner Mutter nicht so gut aus. Micheli lässt sich das jetzt nächste Woche machen und ich muss mitkommen. Und ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich kann mir das nicht vorstellen, aber vielleicht habe ich dann auch so ein Ding, wenn ich es geil finde. Man weiß stell es nicht. Jetzt sowohl Ricky als auch Chris ein bisschen lauter, mich ein bisschen leiser. Wobei, wenn ich das gerade sagen darf, im Twitch-Chat geschrieben wurde, dass wenn er lauter stellen würde, man mich im ganzen Ort hören würde. Das wäre nicht verkehrt. Ja. Bin nur mal so gesagt, das wäre nicht verkehrt. Das stimmt, ja. Ja, irgendwo hakt es halt immer. So ist es. Also Septum. Das Problem ist halt bei Skype gewesen, dass man, haben wir ja letztes Mal schon beschrieben, sich also diese Regelmacht, die Skype einfordert, der kann man sich nicht mehr entziehen, zumindest nicht als Mac-User. Und solange das so ist, sende ich mit dem Scheißdreck nicht mehr. Und da gibt's halt nur diese Alternative jetzt hier mit Teamspeak oder wir ziehen zusammen. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Ja, oder wir machen so eine Schnur-Dosen-Verbindung. Ja, das könnte man probieren. Ich überlege nur gerade, wie man das dann technisch auffängt, was wir da sprechen. Man könnte natürlich vielleicht eine große Dose ans andere Ende machen. Du hörst dir eigentlich alles auf. Ja. Oder noch eine Schnur mit einem USB-Kabel einfach. Ja, nur eine Schnur mit einem USB-Kabel, ja. Weiß ich natürlich nicht, ob man da praktisch einen Adapter braucht oder ob man da direkt rangehen kann. Kleine Anekdote auch von mir. Ich habe meinem Vater, der ist heute angekommen, einen neuen Akkuschrauber bestellt. Boah. Sein letzter war so ungefähr 30 Jahre alt und wurde noch an der Seite aufgezogen. Und dann habe ich den heute bestellt und ich habe halt nicht drauf geachtet. Da ist ein USB-Ladekabel bei und habe nicht daran gedacht, dass mein Vater keine Steckdose mit USB-Port hat. Ja, okay. Und mein Vater rief mich an und sagte, ja, da ist zwar kein Ladekabel dabei, aber kann ich nicht einfach das vom iPhone nehmen? Das ist doch charmant, meine Aber Mutter. Nein, das ist deswegen nicht charmant und ich weiß ja, dass er nicht zuhört, weil wenn er jetzt zuhören würde und hören würde, dass ich das, und es ist ja nicht weniger, der Welt präsentieren würde, was ich jetzt erzähle, wäre er sehr sauer. Mein Vater ist gelernter Kfz-Mechaniker. Oh. Und ich werde das nicht vergessen und ich weiß, bei Chris ist es genauso wie bei mir, so technisch Auto bist du auch nicht so bewandert, ne? Technische Autos? Nein, Technik im Auto sozusagen, bist du nicht so bewandert. Bei Ricky gehe ich eigentlich davon aus, dass er sich da ein bisschen auskennt. Ich also kann dir so einen kompletten Technik Motor auseinandernehmen. Okay. Auf jeden Fall war es so, dass ich damals noch meinen Audi hatte und da eine Sicherung drin kaputt war. Und Vater, der gelernter Kfz-Mechaniker ist, dann sagte, ja, ich habe zwar die Sicherung nicht, aber da tun wir einfach eine größere rein. Aber geht das nicht mit dem iPhone-Kabel? Und, nee, da tun wir einfach eine größere rein. Und dann geht das schon. Als wir diese größere Sicherung reingetan haben, kamen Flammen aus jedem Luftschlitz. Nein, hör auf. Den es im Auto gab. Mir ist der ganze Kabelbraun abgebrannt. Nein. So schön ist dieses Auskennen. Und ja. Seltsam. Naja, war ja nicht sein Auto. Von daher. War nicht seins, richtig. War hättest du ja nicht machen müssen, Pocho. Ja, hätte ich nicht machen müssen. Das ist richtig. Ist richtig. Ja, was soll man da sagen? So ist es halt. Die Probleme, die jeder so im Leben hat. Der eine mehr, der andere weniger. Aber gut, dass du das mit der Viertelstunde gesagt hast. Weil im Prinzip hast du eigentlich auch nicht viel verpasst. Ich hab alles. Oh, Alter. Alles gesehen, ja. Ist unerträglich. Pass auf, wir müssen das erstmal klären, weil das ist wirklich unerträglich. Nee, wir müssen das nicht klären. Ich habe gerade nur einen Farbeimer verrückt. Ich sitze ja, jetzt aber mach deine Einstellung, änder die vielleicht so, dass du wirklich. Ich möchte dieselben Einstellungen haben wie du, denn ich möchte mich nicht minderwertig in diesem Podcast fühlen. Hm. Gut, was hast du denn gesehen vom Spiel? Gestern habe ich Der Schneemann auf Sky gesehen. Cool. Pocho! Ja. Es ist wahnsinnig anstrengend, Leute, mit dem Chris. Aus irgendeinem Grund ist er auf Krawall aus, glaube ich. Das war mein Stuhl übrigens gerade. Ich wollte gerade sagen, es waren noch Darm. Es waren keine Darmgeräusche, die werden mir immer angekreidet, wenn das kommt. Ich sitze hier gerade mit meinem astralfreien Oberkörper auf einem Lederstuhl. Der dann übrigens, diese du hast Geräusche mal macht. Irgendwo als Profilbild oder ich weiß es nicht, so ein altes Bild von dir als kleinen Bub, wie du richtig. Das habe ich bei WhatsApp gerade. Hm? Ja, genau. Ich liebe das Bild. Ja, vielen Dank. Ich hätte da immer so, mit Daryl so Dixon verglichen. Ja, wobei Daryl Dixon gegen dich schon eher eine Ponyhof-Version ist. Richtig. So. Fußball. Ich rauche übrigens Fanta Mandarine Blaubeere. Ja, okay. Das sollte man auch erwähnt haben, das ist richtig. Oder? Für den einen, der da mitschichert jetzt? Ich weiß nicht, ob der gerade da ist. Wenn ja, wird er vielleicht reinschreiben. Was soll man großartig sagen, außer dass jetzt die nächsten Spiele. Deutschland ist raus. Und das auf eine Art und Weise, wo wir eigentlich jetzt ein Band laufen lassen könnten, meiner Meinung nach als Aussage von dem, was wir gegen Mexiko gesagt haben. Aber das hier war jetzt nochmal eine Überbietung oder es war nochmal mehr an Pomadigkeit und an Selbstüberschätzung nicht zu überbietendes Spektakel, meiner Meinung nach. Ja, das ist die, so wenn man es sich anguckt, die normale Analyse, die ich natürlich unterschreiben würde, pomadig, einfallslos, das ganze Gedöns, was man da so hört, das mag auch alles richtig sein, aber ich habe mir natürlich schon wieder andere Gedanken gemacht, weil ich glaube wirklich, dass es da intern massive Probleme gibt. Weil okay. Es sind ein paar Sachen, die mir dann natürlich schon zu denken gegeben haben. Und wir haben auch zu Beginn dieser WM ja darüber gesprochen, dass zum Beispiel so ein WM-Quartier plötzlich zum Thema wird und so. Sind alles so Dinge, jetzt sind wir mal ehrlich, ihr habt ja auch alle gute Freunde, mit denen ihr bestimmt schon mal unterwegs wart, am Wochenende oder so. Das, was einem wirklich am wenigsten juckt, wenn man Spaß irgendwo hat, ist die Unterkunft. Ist also die Location an sich, ja, genau. Also wenn es jetzt nicht, natürlich, was weiß ich, mit Kakerlakenverseuchtes oder sonst irgendwas. Aber so, wenn es halt einfach nicht mega Oberscheiß ist, findet man es vielleicht eher sogar noch lustig. Aber dass das zum Thema wird, ist schon mal sowas gewesen, wo ich gedacht habe, merkwürdig. Aber vielleicht bilde ich mir darauf zu viel ein. Und jetzt, auch nach dem Spiel, fand ich es auch ein bisschen... Du sprichst auf die Aussage von Toni Kroos an, ne? Mhm, der gesagt hat, er freut sich letzten Endes das schon auf sein selbst gebuchtes Hotel. Ja, genau, ja. So, und nach dem Spiel ist mir auch aufgefallen, dass sehr viele Spieler alleine standen. Ja, ist jetzt vielleicht noch nicht so erwähnenswert, weil kann ich schon vorstellen, dass du so direkt nach dem Spiel erstmal vielleicht auch für dich sein willst und nicht schon trösten kannst oder so, aber trotzdem gab das für mich irgendwie ein merkwürdiges Bild ab. So dieses, jeder ist erstmal so ein Stück weit mit seiner Trauer alleine, Trauer in Anführungsstrichen. Und ja, ich weiß nicht, ich habe einfach das Gefühl, dass in dieser Mannschaft ganz, ganz viel nicht stimmt. Und das, Ja, und ich bin mir fast sicher, dass wir auch in 3-4 Jahren mal hören werden, was da das Problem war. Weil auch da habe ich mir Gedanken gemacht. Da gibt es so viele Ansatzpunkte. Potsche, du hast immer wieder gesagt, es kann eigentlich nicht sein, dass Neuer spielt. Und wir waren da eigentlich bei dir und haben gesagt, nee, Ter Stegen war der Rückhalt dieser Mannschaft. Was man sich jetzt natürlich überlegen kann, ist, vielleicht fand es die Mannschaft auch nicht so cool, dass da auf einmal der Mann, mit dem sie die komplette Qualifikation bestritten haben, ja, gut, beim Confed Cup, da stand er auch im Tor, oder? Beim Confed Cup? Ich habe den nicht verfolgt. Ja, da frage jetzt auch, mal. Stand er auch im Tor. Also er war der Rückhalt der Mannschaft, der auf einmal dann abserviert wurde. Dann hattest du das Ding mit Leroy Sané, da weiß man natürlich auch nicht. Bevor ich den Punkt vielleicht. Es ist dann auch das, was so ein bisschen in der Mannschaft rumging, dass Leistung vielleicht gar nicht der ausschlaggebende Grund ist. Exakt. Weißt du, was ich meine? Exakt. Das ist das, was ich, genau das, was du jetzt gerade formuliert hast, ist das, was ich mir so in der 93. Minute als Antwort parat gelegt habe. Ich glaube wirklich, dass für junge Spieler es unheimlich schwer zu akzeptieren ist, dass man einfach nur gesetzt ist, weil man halt vor 4 Jahren mal Weltmeister geworden ist. Ja, und das oder auch anders ausgedrückt, vielleicht sehen manche Spieler auch die Situation sehr realistisch an und sagen, okay, der und der Spieler ist besser, aber selbst wenn ich besser wäre, würde ich vielleicht nicht spielen, weil Löw halt eher auf seine arrivierten Kasperköpfe setzt. Ich weiß gar nicht, ob die denken, der oder der ist besser, sondern der und der ist beliebter bei Yogi. Weißt du, was ich oder meine? Oder so, ja. Guck dir doch mal Brandt an. Das war einer der wenigen Lichtblicke bei dieser Weltmeisterschaft und das hat er geschafft mit 12 Minuten Spielzeit. Ja. Wie kannst du denn diesem Spieler jetzt nicht die Möglichkeit geben, aufzulaufen und sein Können mal über 90 Minuten zu zeigen? Ja, das war der einzige Spieler, der wirklich mal einen Unterschied gemacht hat und Chancen aus dem Nichts kreiert, ist ein bisschen zu viel gesagt. Es waren halt Distanzschüsse, die ich ja auch immer schon moniert habe, dass da nichts kommt, heute auch wieder nur ganz, ganz wenig. Also da fängt es für mich schon an. Das siehst du als Spieler und denkst dir so, what the fuck, wieso spielt der nicht? Wieso spielt ein Sané nicht, der halt herausragend spielt und dann noch nicht mehr mitgenommen wird? Also natürlich ist das jetzt alles so ein bisschen Kaffeesatzleserei, aber für mich kann die Erklärung für das, was wir da jetzt gesehen haben in den 3 Spielen, nicht sein, dass es irgendwie nicht gereicht hat oder man sich müde gefühlt hat. Das glaube ich nicht. Da muss ich auch eine Zwischenfrage stellen, was so die Mannschaftsaufstellung und derjenigen, die spielen und nicht spielen, angeht. Habe ich das falsch in Erinnerung, dass Ginter 2014 ein Stammspieler war? Bitte? Boah, das glaube ich nicht, oder? Nein, das... Beim der war doch Stammspieler. Beim Confed Cup. Ja gut, da war er beim Confed Cup Stammspieler. Sobald ein Spieler nach Gladbach wechselt, hast du keine Chance mehr bei Yogi irgendeine Sache zu haben. Es ist unfassbar. Ja. Ich glaube schon, wenn Messi bei Gladbach spielen würde, wäre er gesetzt bei Yogi Löw. Aber das vielleicht. Ich meine, beim Confed Cup, da hat er gespielt. 2014 war es dieselbe. Also war es die Innenverteidigung Boateng, Hummels, links, Hövedes, rechts, Lahm. Ich meine nicht, dass da Ginter gespielt hat. Ich meine nicht. Ja, wie gesagt, ich bin mir nicht sicher. Aber ja, was wolltest du denn hinaus? Also, dass ich will darauf hinaus, dass andere Sachen eine ausschlaggebenden Punkt haben. Genau das, was ihr sagt. Es ist nicht Leistung, die zählt, sondern Standing. Standing bei Löw. Es erinnert vielleicht so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, dass jetzt auf einmal wieder Alkoholgetränke überall erlaubt sind. Ja, bei den Euroleague-Spielen. Genau, außer in den Ländern, wo es dann da exakt verboten ist. Es setzt sich da irgendwie auch so eine Art, das ist eine Art Lobbyismus, der da in der Nationalmannschaft stattfindet, glaube ich. Und das ist sehr, sehr schwierig zu beurteilen von außen, weil man gar nicht weiß, wer da der Redelsführer ist, wer da der Scott Hall und wer da der Kevin Nash ist. Ich wüsste es nicht. Ja, jetzt habe ich das Gefühl, wir sind irgendwie über fünf Themenkomplexe hinweggesprungen, weil es ist natürlich, das ist halt das Problem, wenn du über sowas jetzt sprichst und das siehst und nicht genau weißt, was da intern abgeht, ist das alles eigentlich für den Arsch, was wir jetzt gerade hier besprechen. Wir können uns halt nur Gedanken darüber machen, was kann dazu führen, dass eine Mannschaft, die so viel Potenzial hat und so viel Qualität, gegen Südkorea 2-0 verliert. Mhm. Ja? Also gegen Mexiko, diese 1-0-Niederlage, die lasse ich mir ja noch ein Stück weit schönreden mit dieser angeblich komplett neuen Herangehensweise der Mexikaner. Ja, also da sage ich, okay, du gehst in das Turnier und wirst mehr oder weniger überrascht. Lasse ich mir gefallen. Aber jetzt, nach diesem Spiel und vor allem eigentlich auch schon nach dem Schwedenspiel, gibt's ja nicht mehr diese Ausrede irgendwie, wir wurden überrascht oder sonst irgendwas. Und dann gibt's ja nur noch zwei Antwortmöglichkeiten. Entweder ist intern irgendwas ganz, ganz extrem in der Schieflage oder die Mannschaft wurde schlecht vorbereitet. Ja, möglich. Aber vielleicht ist es da auch wirklich auch wieder darauf zurückzuführen, auf das, was wir eben gesagt haben, dass es halt so ist, dass überhaupt, du wirst mitgenommen und so weiter, und ich hasse es, wenn mir während dem Podcast Leute über WhatsApp schreiben, dass du dann während des Prozesses und der ganzen Vorbereitung und so weiter, du kannst machen, was du willst. Wenn du Spieler A bist, spielst du und bist du dabei. Bist du Spieler B, kannst du auch machen, was du willst, und du bist nicht dabei. Ja, das ist ein Punkt. Das ist ein Punkt, der da schief läuft. Also das glaube ich schon, aber das wird wahrscheinlich nicht der einzige sein, das meine ich damit. Also ich kann nicht nur eine Antwort als die eine Antwort akzeptieren. Ja, so wie die Geschichte mit Mexiko hat uns überrascht, reicht mir nicht. So wie dass man sagt, es ist intern irgendwie verbreitet sich das Gefühl, dass der Leistungsgedanke nicht zählt in der Mannschaft, glaube ich nicht, dass die sich als einzigen Punkt, wie gesagt, dass die sich unwohl gefühlt haben in Batutinki, reicht mir nicht. Also ich glaube, dass alles das zusammen letzten Endes diese Leistung hervorruft. Und vielleicht noch dazu, dass der ein oder andere vielleicht wirklich auch satt ist. Also die haben halt jetzt ihre Weltmeisterschaft da eingefahren und dann fehlt vielleicht wirklich so dieser letzte Wille, dieser letzte Galligkeit auf dem Platz. Ja, definitiv. Die Frage ist halt, wie es jetzt weitergeht. Ja, da kann es nur die Antwort geben, dass sich was grundlegend verändert. Aber ich weiß nicht, man redet ja schon davon, also jede Aussage klingt ja danach, und das habe ich auch bei Twitter so kundgetan, wie in der Politik im Moment, man sitzt das jetzt erstmal aus. Also hier passiert erstmal gar nichts, so habe ich das Gefühl. Oder seht ihr das anders? Also aus meiner Sicht, ich würde das jetzt nicht mit Politik unbedingt gleichsetzen. Also man kann mit Sicherheit diesen kompletten Komplex DFB schon damit so ein Stück weit vergleichen, aber jetzt nur was den Auftritt dieser Mannschaft angeht, ist es mir fast ein Stück weit zu hoch. Weil ich glaube zum Beispiel auch nicht, dass es jetzt sich alles ändern würde, wenn du den Trainer austauscht. Wir haben ja darüber auch schon mal gesprochen, dass ich Zweifel habe, wer jetzt übernehmen könnte, sollte Löw gehen oder sollte er entlassen werden, das ist das Erste. Und das Zweite ist ja, dass dieses Drumherum um diese Mannschaft immer noch aufrecht gehalten wird. Das ist übrigens auch ein Punkt, der damit reinfließt. Dieser ganze Hype, der da versucht wird zu kreieren, ja, also diese ganzen Hashtags und diese ganze Vermarktung, ja, die habe ich so ein Stück weit das Gefühl, lenkt auch den Fokus auf das Eigentliche, auf das Wesentliche so ein Stück weit ab. Also du hast da Spieler, die sich eigentlich auf so ein großes Turnier vorbereiten müssen, gleichzeitig regenerieren müssen, weil sie aus einer langen Saison kommen. Und die müssen dann halt noch für 500 Werbevertreter irgendwie so Spirenzchen machen, immer lustig in die Kamera lachen und die Fanclub-Mitglieder ein Stück weit bei Laune halten. Also, weißt du, das ist so, dieser ganze Apparat müsste eigentlich mal überdacht werden. Und dann bin ich halt ganz schnell bei Oliver Bierhoff, den ich für mich als größeres Problem ausmache als Jogi Löw zum Beispiel. Obwohl ich auch ja, da kein auch. Problem hätte, wenn der weg wäre. Das wäre auch so ein bisschen Asche. Was sagt da Chris? Ja, seine Empfindlichkeit ist, glaube ich, zu schlecht eingestellt, dass sie dann loslegt, wenn er das so. Ja, leider in der Erprobungsphase. Also ihr müsst da heute so ein bisschen Nachsicht mit uns haben. Wir versuchen ja auch nur hier die bestmögliche Qualität irgendwie hinzubekommen. Ja, Empfindlichkeit heißt Pocho. Ja, kann ich jetzt nicht in 2 Sekunden erklären. Okay. Das Mikrofon schlägt nicht dann an, wenn er anfängt zu reden. Das ist die Empfindlichkeit. Okay, dann stellt der Chris jetzt wieder auf Direkt-Dingsbums und komplett Sprachaufnahme. Welchen Button muss ich denn pushen, um zu talken? Alter, das steht in den Einstellungen, das ist, weiß ich nicht, was da die Standardeinstellung ist. Das ist die schönste Aufnahme, die wir je gemacht haben. Ich denke auch, ja. Man hätte es natürlich vorher mal testen können, aber ich sag mal so, dass man da einfach, also, da hat man keine Zeit halt. Aber nach dem Spiel hat Bierhoff als erster Offizieller oder Funktionär ein Interview gegeben und er sah sehr aschfahl aus und sehr fertig. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das in diesem Interview schon mitschwebte, dass das für ihn jetzt, dass er jetzt arbeitssuchend ist. Meinst du? Ich glaube noch nicht so richtig daran, dass er das für sich so sieht. Ich könnte mir vorstellen, dass er so ein logisches Bauernopfer wird. Bauernopfer in Anführungsstrichen. Also sprich, irgendjemand muss da halt entsorgen und Meinst du, er und Jogi bleibt oder was? Er geht, Jogi bleibt. Ja, wenn das so wäre, dann liegt es daran, dass es keine Alternativen für Löw gibt. Darüber haben wir auch geredet, als wir das da geguckt haben. Und ich hab dann auch mal so in die Runde gefragt, was glaubt er denn? Also Jogi Löw hat bei der Katrin Müller-Hohenstein tolles Kleid, toll. Hat dann auch gesagt, dass er sich darüber jetzt noch keine Gedanken machen kann, erst in den nächsten Stunden, wenn das alles ein bisschen realer geworden ist. Also es wirkte schon so, als wenn das nicht für ihn per se völlig inakzeptabel ist, darüber nachzudenken, das Amt niederzulegen. Also ich glaube, das ist halt realistisch. Das sind die Mechanismen des Marktes. Aber ich habe dann auch mal gefragt, also ich habe den Einwand eingeworfen mit dem Sternchen, nicht Klopp, weil Klopp ist ein Wunschgedanke. Klopp hat sein Schlaraffenland in Liverpool. Der ist keine Option, jetzt nicht. In 10 Jahren oder in 5, 6, 7 Jahren meinetwegen, aber jetzt ist Jürgen Klopp keine Option, absolut keine Option. Und original, keiner konnte einen Namen sagen. Es kam dann mal Dieter Hecking. Ja, also das ist natürlich, das ist also Quatsch, ne? Sagen wir mal so, das Problem ist halt wirklich, dass du für uns jetzt, unsere Position als Fans, fehlt dir so ein bisschen der Einblick, was auch das Anforderungsprofil wäre. Also wollen die wieder so einen Typ wie Löw, ja, der ja auch nicht nur als Trainer fungiert, sondern da ist ja auch Marketing mit dabei. Da fliegt natürlich schon so ein Kandidat wie, ohne Hecking zu nahe treten zu wollen, aber der fliegt natürlich dann schon ein Stück weit raus. Also ich kann mir momentan, so wie du, niemanden vorstellen, der diesen Job übernehmen soll. Aber ich würde mittlerweile das nicht ausschließen, dass man, also Klopp würde ich nicht komplett ausschließen. Und ich sagte nur einen Grund, das ist das Geld. Das ist das Einzige, wo ich mir noch vorstellen könnte, dass man ihn irgendwie überzeugen könnte mit Geld. Das ist, ja. Aber wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich ist da diese Work-Life-Balance ganz entspannt, ein Nationaltrainer zu sein. Ist ja, glaube ich, ein ziemlich geiles Amt, mal ab und an mal Trainer zu sein. Und dann eigentlich, der Hauptjob ist es ja, Spiele zu sichten. Das ist ja relativ entspannt. Ich kann mir vorstellen, dass auch Liverpool übertariflich bezahlt. Das ist für mich diese Diskussionsgrundlage, Jürgen Klopp, die existiert. Glaube ich auch nicht, Nee, es ist absolut, ein absoluter Wunsch, Traum, Gedanke, geht absolut nicht. Und keiner, ausnahmslos keiner der 5 Herren, die dort dieses Spiel gesehen haben, konnten irgendeinen Namen sagen. Da kamen dann irgendwann so geckige Namen, weil man irgendwas sagen musste wahrscheinlich. Aber keiner konnte sagen, Mensch, ja, stimmt eigentlich. Du, ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie dann Kunz erstmal hinsetzen. Ja, das wird kommen. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Das habe ich auch mit meinem Kumpel durchdiskutiert und er hat völlig recht mit der Aussage, die er getätigt hat. Nichts ist naheliegender als der U21-Trainer. Ich würde es noch nicht mal ausschließen, dass die Klinsmann zurückholen. Nein. Das würde ich nicht ausschließen. Nein, doch, das schließe ich aus. Also, das ist nicht meine erste Wahl oder meine erste Vermutung. Aber wenn du in dieser Situation bist, weil das ist jetzt. Du gehst doch nicht von Hü nach Hott zu Hü. Nein. Du musst ja so sehen. Das glaube ich auch nicht. Löw hat ja vorher mit Klinsmann zusammengearbeitet. Das wäre ja der Rückschritt in Person. Ja, Moment. Er wurde aber nicht entlassen, Klinsmann, sondern er wollte gehen. Ja, aber trotzdem, das wäre, das würden die nicht tun. Ich glaube es auch nicht, dass das die erste Wahl ist. Nochmal, ich sage nur, in dieser Situation, wo man im Endeffekt jetzt sozusagen wirklich, das ist das Ground Zero des deutschen Fußballs. Das sieht ja noch keiner so. Das ist es ja. Das sehen die so. Weil da hängt nicht, da hängt doch nicht nur der Sportliche mit dran. Da geht es doch auch um eine Menge Geld, Kohle. Ja. Was meinst du, was das jetzt bedeutet für die ganzen Kasperköpfe, die die ganze Zeit diese Vermarktung da vorantreiben und so? Also ich glaube, hier ist der Geldfaktor das wahrscheinlich Entscheidende. Weil eigentlich musst du jetzt halt sagen, okay, der Trainer hat jetzt ein Turnier mal nicht so gut bestritten. Ja? Mhm. Jetzt sollte man eigentlich so fair sein und ihm die Möglichkeit geben, zu zeigen, dass er das Ruder rumreißen kann. Weil das fordere ich zum Beispiel auch auf Vereinsebene von einem Coach, dass der auch mal ein schlechtes, weißt du, eine schlechte Halbserie spielen kann und das, dass man nicht trotzdem gleich sagt, so, jetzt schmeiß mal alles hin, weil die letzten Jahre, das vergessen wir alles, das Gute sozusagen und wenn man das denkt doch mal an die Aussage von Hummels direkt nach dem Spiel, der sagt, dass wir seit Herbst 2017 kein gutes Spiel mehr der deutschen Nationalmannschaft gesehen haben, dann ist das ja nicht nur das Turnier, was bei dieser Entscheidung eine Rolle spielt, dann ist es ja der Fehler, der gemacht wurde, dass man einfach vorne hinein schon alles verlängert und so weiter mit jedem, wie du es nennst, Kasper Kopf, der da rumläuft. Ja, ne? Ich bin da sofort bei Mats Hummels, der hat ja recht. Also es war ja wirklich nur scheiße, was die gespielt haben. Und die Leute, die jetzt auf dem Platz standen, da waren ja die wenigsten an diesem Confed-Cup-Sieg beteiligt. Also das muss man ja eigentlich noch rausrechnen, diese mehr oder weniger gute Phase, die sie da vor einem Jahr hatten. Dann hast du fast schon über ein Jahr, vielleicht sogar zwei Jahre, ohne richtig geiles Spiel der deutschen Nationalmannschaft. Vor allen Dingen immer so brotlose Kunst. Das ist ja eigentlich so diese Art, Fußball zu spielen, das sieht man ja schon seit der Europameisterschaft. Ja, dass man nicht in der Lage ist, so diesen Killerinstinkt zu wecken und die Spiele nach Hause zu bringen. Also das ist ja auch sinnbildlich das Halbfinale gegen Frankreich, dass du ja eigentlich gewinnen musst und auch da fehlt es ja irgendwie so, ja, die Dinger reinzumachen, überhaupt erstmal geile Chancen zu kreieren auch und so. Chris, bei dir landen gerade Marsmenschen oder sowas. Nee, ist ein Zug. Alter, wo wohnst denn du da, Mimmelswillen? Da kommt ja alles, Flugzeuge, Züge, ja. Ist ja Wahnsinn. Du bist ja ein Drehkreuz Langenhagen, bist du ja zu Hause da. Ja. Nein, also, aber gleich wird noch der Rasenmäher angeschmissen. Oh, ja, okay. Um dich wieder zu ärgern, ne? So ein bisschen. Da sitzt auch. Die Schwiegermutter wieder drauf. Heute ja. Aber mit der kasachischen Fahne. Hinten dran. Wo kommen wir hin? Bei einer Diskussion, die überhaupt nicht stattfindet. Meiner Meinung nach wäre wie kommst du denn darauf, dass die nicht stattfindet, Pocho? Die findet doch absolut statt. Das war die Frage, die sich alle gestellt haben nach dem Spiel. Nee, die ist aber meiner Meinung nach durch jede Aussage nach dem Spiel direkt abgekittet worden. Ja, dass die nicht sich hinstellen und kannst du doch nicht eine verlangen von den Leuten, dass die nach so einem Spiel direkt Nägel mit Köpfen machen. Nein, aber wenn, dann wäre die einzige Möglichkeit meiner Meinung nach gewesen, dass das Gesichtswahrung von Löw gewesen wäre, wenn er von sich aus zurückgetreten wäre. Vielleicht kommt ja das jetzt ja schon noch. Weg. Ach nee, ja, wieso denn? Wann denn morgen? Also das finde ich unfair, wenn man von ihm verlangt, dass er direkt nach dem Spiel sich entscheidet, ob er weitermacht oder nicht. Das finde ich auch. Das finde ich auch unprofessionell. Ja, da musst du einfach jetzt verhalten, nach Abpfiff einfach in die Katakomben zu gehen, ohne bei seiner Mannschaft zu sein, halte ich das aber auch für unprofessionell. Das habe ich nie mitbekommen, aber da hast du absolut recht, ja. Gut, ja, da gebe ich dir auch recht, aber ey, da muss man dazu sagen, das ist Moment. Das ist nur Moment. Da möchte ich deswegen einschreiten, weil ich weiß, dass es Trainer gibt, die erstmal in die Kabine gehen und dann wieder rauskommen. Also, weißt du, ich meine, ich habe das gesehen, dass er rausgegangen ist, empfand es aber im ersten Moment nicht als sonderlich schlimm. Da ist natürlich jetzt die Frage, wie sieht das die Mannschaft? Ja, wie kommt das bei der Mannschaft an? Und war es vielleicht sonst auch so, weißt du, warum ich darauf zu sprechen komme? Weil ich einen ähnlichen Fall in meinem Lieblingssport MMA nämlich mal miterlebt habe. Da wurde darüber diskutiert, weil ein Coach direkt nach dem Kampf sozusagen den Ring verlassen hat und in die Katakomben gegangen ist. Da haben sich alle aufgeregt, ey, das kannst du doch nicht machen, du kannst doch nicht deinen Kämpfer, der hat auch gerade seinen Kampf verloren, nicht alleine lassen. Und da gab es einen riesen Shitstorm und einen Tag später stellt sich heraus, ja, das ist halt immer so bei ihm. Er geht halt immer erstmal in die Katakomben, ja, gut, um runterzukommen. Das ist aber kein Argument dann für Löw verhalten. Nee, wenn es aber so ja wäre, wenn's, weißt du, ob der nach jedem Spiel nicht für 5 Minuten oder für 3 Minuten erstmal in die Kabine? Ich weiß es nicht. Weil genau dafür muss ich nur das letzte Spiel nehmen und sehe, wie er da bei einem Last-Minute-Sieg, wo auch nicht alles gut gelaufen ist, jedem in der Arme liegt. Das weiß ich dann schon. Ja, das sind zwei Extreme. Also ich weiß, was du meinst, ja. Ich kann nachvollziehen, was du meinst, aber für mich ist das jetzt noch nicht der Grund, wo ich jetzt seinen Kopf fordere. Na, also ich fordere doch auch nicht seinen Kopf. Oder wo ich fordere, dass er sagt, ich also direkt nach dem Spiel, ich trete zurück. Was ich jetzt möchte, ist, dass die sich zusammensetzen. Ja, also die Leute, die da wirklich praktisch was zu sagen haben, letzten Endes sind es halt Grindel, Löw, der bekloppte Bierhoff und noch vier vielleicht von der Mannschaft oder so, das kann ich nicht beurteilen. Und das vielleicht sogar die ganze Mannschaft und dass man da halt die Situation analysiert und vielleicht dann, weiß ich nicht, ob man morgen dann schon eine Entscheidung fällen muss oder erst Ende der Woche, das ist mir ehrlich gesagt egal. Und dann kann man eben zu einem Entschluss kommen und sagen, wir machen weiter oder wir trennen uns. Ich persönlich wäre irgendwo dafür, dass man sagt, jetzt reicht's, jetzt ist gut. Jetzt hat sich das, Chris, du hast es, glaube ich, mal gesagt, irgendwo auch abgenutzt nach so vielen Jahren. Ich denke auch, der Jürgen Klopp hat ja auch bei Dortmund einen hervorragenden Job gemacht, über 8 Jahre. Aber irgendwann, ich überspitze jetzt einfach mal so, das ist doch in der Wirtschaft ähnlich, oder? Wo gibt's denn das, dass ein Manager da irgendwie in 12 Jahre oder wie lange er dann ist nach Vertragsende da Chef ist. Also das irgendwann hast du halt jeden Gag erzählt, jeden Push, Pep-Talk hast du dann rausgeholt und ich glaube, es ist einfach abgenutzt und es war auch schon 2014 abgenutzt. Was hätte denn sein können? Er ist Weltmeister geworden, mehr geht nicht. Ja, zweimal Weltmeister werden, ja, aber es ist eher unwahrscheinlich. Ja, also ich verstehe es nicht. Also hättest du 2014 schon die Reißleine ziehen müssen, aber da, 2014 hatten wir dasselbe Problem wie 2018, die Alternative. Und ich glaube, dass man dann wirklich auf das sichere Pferd setzt, auf Jogi Löw. Das war ja durchaus immer erfolgreich. Confed Cup gewonnen, Weltmeister geworden, 5-mal oder so im Halbfinale gewesen, wobei ich der Meinung bin, 5-mal im Halbfinale gewesen. Ja, da hätte man aber auch durchaus das ein oder andere Mal mehr das Finale erreichen können, bin ich der Meinung. Aber ich glaube, mangels Alternativen hat man da so ein Lifelong Contract gemacht mit ihm. Der ist ja, weiß nicht, bis zur nächsten WM, glaube ich, sogar noch Trainer. Ne? Bis 22, genau. Und ich glaube, es liegt einfach mangels Alternativen. Und ich glaube schon, auch wenn es um so viel Geld geht, dass die Grindel und Konsorten, dass die schon denken, möglicherweise gibt es jetzt erstmal einen Leistungsabfall, nachdem man das Größte erreicht hat, was man in diesem Beruf erreichen kann. Meinst du, rechnen damit? Womit? Mit so einem Leistungsabfall, wie der jetzt stattgefunden hat? Wie der jetzt stattgefunden hat, auf keinen Fall. Nee, das damit haben auch wir nicht gerechnet. Wir, die größten Kritiker unter der Sonne, haben nicht gerechnet. Ich möchte dazu sagen, dass ich bei unserem Tippspiel sehr große Zweifel angepriesen habe, dass das was wird. Und da habt ihr gesagt, Quatsch, die fliegen doch nicht in der Vorrunde raus. Klappt aber auch nicht geklappt, dass sie in der Vorrunde rausfliegen. Du hast aber jetzt auch nicht gesagt. Du hast aber auch nicht gedacht, die werden Letzter in der Gruppe. Nein. Aber ich habe gesagt, ich habe ein ganz komisches Gefühl. Und ich habe ja auch das Mexiko-Spiel, da habe ich so gedacht, da habe ich gedacht, so ein 1-1, aber das setzt dich gleich so unter Druck. Natürlich ist es noch schlimmer gekommen mit diesem 0-1. Ich glaube, was mit so einem 1-1 wäre das, vielleicht wäre dann dieses typische Turniermannschaft auch wieder zur Geltung gekommen. Genau, Jogi Löw hat ja selbst an diese übernatürlichen Fähigkeiten gedacht. Er hat ja auch gesagt, nach dem knappen 2-1-Sieg gegen Schweden, ne, hat er ja auch auf diesen Aha-Effekt gehofft. Das ist ja irgendwas Übernatürliches, ne? Dass da irgendwas in den Köpfen der Spieler passiert. Ja, und da haben sie alle drauf gehofft. Wisst ihr, was ich meine? Und es war auch am Anfang so, dass man gemerkt hat, dass sie ein bisschen besser ins Spiel gefunden haben, aber das hat halt nur so 10 Minuten oder 12 Minuten gewirkt. Und ich glaube wirklich, dass die so verunsichert sind. Und das hat was damit zu tun, behaupte ich jetzt mal, dass man sich auf dem Platz vielleicht auch nicht so vertraut. Ja, also dass so dieser Halt fehlt innerhalb dieser Mannschaft, dass die wirklich bei den kleinsten Gegenstößen, zum Beispiel von den Südkoreanern, sofort in Selbstzweifel verfallen und sich selber auch nichts mehr zutrauen. Guck da mal Özil heute an. Dem hast du das ja wirklich extremst angemerkt, dass er so Schiss hatte, einen Risikopass zu spielen, dass er immer wieder den Ball links und nach rechts gespielt hat. Ich kann dieses Argument Schiss nicht ziehen lassen, Ricky. Aber es ist ganz viel. Das ist die deutsche Fußballnationalmannschaft. Da darf ja, das Schiss ist aber, haben, ja, das ist aber eine Stammtischparole. Das ist Fußball ist viel Kopfsache. Dieses Spiel, was du da siehst, das entscheidet sich, da bin ich mir sicher, zu mindestens 50%, wenn nicht sogar mehr, rein im Kopf. Das ist eine reine Kopfsache. Da will ich doch gar nicht in Abrede stellen. Ja, aber dann hast du ja ein Problem, wenn du da 11 Leute auf dem Platz hast, die aus irgendeinem Grund alle mit sich selber zu tun haben. Ricky, das will ich gar nicht in Abrede stellen, dass das mit Kopf zu tun hat. Aber von mir als normalen Arbeitnehmer, genau wie von dir und so weiter, wird jeden Tag Professionalität verlangt. Und das sind hochbezahlte Profis. Und da lasse ich das Argument Schiss von einem Pass nicht ziehen. Ich habe aber auch nicht jeden Tag, ich gebe dir recht, es wird Professionalität verlangt, erfülle ich aber auch nicht an jedem Arbeitstag, hat natürlich andere Konsequenzen und man muss auch dazu sagen, dafür werden sie auch fürstlich entlohnt, gar keine Frage, mir gucken dabei natürlich irgendwie nicht 30 Millionen Menschen die ganze Zeit zu, was ich so auf Arbeit mache. Also ich verstehe, was du meinst, ja, das verstehe ich. Und da bin ich sofort bei dir, dass man... Diese Kuschelhaltung, die geht bei mir gerade nicht rein. Es gibt aber für mich einen Unterschied zwischen Kuschelhaltung und wirklich, wenn es halt einfach, wenn du nicht an dich selber glaubst, das klingt zwar so esoterisch, aber es ist, das wird fast noch zu sehr unterschätzt, habe ich immer das Gefühl. Weil das siehst du doch zum Beispiel Bayern München, ja? die verlieren, wie oft verlieren die 4-1 gegen Stuttgart oder im Pokalfinale gegen Frankfurt? Das hat dann nichts damit zu tun, dass sie auf einmal schlecht geworden sind. Das hat ja andere Gründe, das erkennt man ja. Oder warum gibt es so Pokalsensationen? Das liegt ja nicht daran, das kannst du ja nicht damit erklären, dass die Viertligamannschaft... Ja, das hat aber auch nichts mit Angst zu tun. Also ich glaube nicht, dass Bayern München auch gegen Frankfurt oder sowohl gegen Frankfurt als auch nicht gegen Stuttgart aus Angst verloren hat. Sondern ja, aber es hat damit was zu tun, dass die Mannschaft ist, die immer nur was zu verlieren hat. Ja, also die können halt nichts gewinnen. Also Bayern München gegen Stuttgart, wenn die da 4-0 gewinnen, sagt keiner, wie geil das war. Sondern die haben immer nur was zu verlieren. Und es kann dann vielleicht damit zu tun haben, dass du das... Das macht ja Bayern München ja sonst schon, dass sie trotzdem diese Spiele ohne Probleme gewinnen. Aber vielleicht gibt es dann gerade gegen Ende der Saison, wenn du viele Spiele weg hattest, wenn du vor allem so ein ganz entscheidendes Spiel gegen Madrid abgegeben hast und mehr oder weniger dieser einzige Titel, der dir was bedeutet, dass du den nicht geholt hast, dass dadurch dann die Rädchen im Kopf beginnen sich zu drehen und dann eben solche Leistungen auslösen, wie gegen den VfB. Aber das, also ich sage ja nicht, dass das die Erklärung ist, sondern ich suche irgendwie eine Erklärung für das. Ja, ich finde diese Analogie, DFB-Pokal mit diesem Spiel ist gar nicht so doof, weil ich glaube auch nicht, dass Hamburg regelmäßig gegen Wacker Innsbruck, nee, Quatsch, ist ja gar nicht deutsch. Ja, gibt es bestimmt eine Mannschaft, die so heißt. Es gibt, ja genau, gegen Wacker Burghausen verliert. Das hat, glaube ich, nichts damit zu tun, dass die Hamburger Angst haben, sondern dass die überheblich sind. Und wenn du überheblich bist, bist du nicht mehr geschärft und gehst nicht mehr mit deiner hundertprozentigen Personalität ans Werk. Und da sind wir dann wieder bei Pocho, der vielleicht da gar nicht so falsch liegt mit, dass man von denen durchaus schon mal eine gewisse Professionalität an den Tag legen darf. Und Mesut Özil hat, soweit ich das beurteilen kann, nur Querpässe gespielt. Nur. Er hat ein da paar Pässe. Er hat ein paar Pässe nach vorne gespielt, aber die wurden halt, also der kam halt nichts an. Also das war immer so, der wirkt wie ein Fremdkörper in dieser Mannschaft. Also wirklich so richtig extrem. Der wirkt, als ob er einfach gar nicht zu dieser Mannschaft gehört, sondern dass man sagt, hier, nimmt man Özil auch mit rein. Und ich weiß nicht, an was das liegt, ob vielleicht die Mannschaft auch irgendwie einen Hals auf ihn hat oder so. Alles nur Spekulation. Oder ob er sich selber nicht mehr in dieser Mannschaft sieht. Also es kann ja auch sein, dass er da mit dem Thema abgeschlossen hat. Bei Özil würde ich mich nicht wundern, wenn der nach der Weltmeisterschaft zurücktritt. Bin ich mir ziemlich sicher. So, also das kann sein, dass er mit dem Thema einfach schon abgeschlossen hat. Dann muss natürlich ein Bundestrainer sowas erkennen und ihn einfach rausnehmen, auch wenn es hart ist. Ist halt so. Muss er vielleicht Sané mitnehmen können. Aber da sind wir doch wieder bei. Da sind wir wieder am Anfang. Da sind wir doch wieder bei dieser Geschichte, dass Özil der Lieblingsschüler von Löw ist. Ja, es ist halt wieder diese Spekulation. Man weiß es nicht. Man sieht nur was und kann sich's nicht erklären. Du siehst halt einen Fußballer wie Özil, der ja, das haben wir ja das letzte Mal schon besprochen, zweifellos wahrscheinlich mit derjenige ist, der die geilsten Pässe spielt eigentlich, ja, also wirklich auch gefährliche Bälle spielen kann. Und in dieser Mannschaft wirkt wie ein Fremdkörper. Das muss ja eine Ursache haben. Liegt das jetzt an der Mannschaft, dass die mit ihm nicht können, oder liegt es an ihm? Hat er irgendwelche anderen Probleme, von denen man ja nichts weiß oder so? Ja, da möchte ich auch immer wieder gerne an Enke erinnern. Ja, sollte man auch mal nicht vergessen bei aller Kritik. Bei Enke hat man sich auch manchmal gefragt, was ist denn mit dem los? Gerade zu seiner Zeit in Barcelona. Den hat man wirklich vom Hof gejagt. Stellt sich halt später raus, der Mann hat schwere Depressionen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, da kann man sich ja helfen lassen und so. Das ist immer einfach gesagt. Ich glaube, es ist ganz, ganz schwer für so einen Menschen, der so in der Öffentlichkeit steht, das sich selber einzugestehen und dann, ja, also es ist schwierig für mich einfach so zu lesen, was da gerade abgeht. Man sieht nur diese Mannschaft und man merkt, A, es ist keine Mannschaft. Das kann man nicht von der Hand weisen. B, ist alles drumherum um diese Mannschaft fürchterlich für jeden wirklich begeisterten Fußballfan. Also die ganzen Event-Club-Vollidioten, die finden das super. Wundert mich eigentlich, dass sie in der 80. Minute nicht noch eine Welle gemacht haben, weil sie standen ja nur 0-0. Also normal muss man eigentlich, das gehört doch dazu, oder? Eine Welle. Muss man eigentlich mal machen. Also dieses ganze Drumherum um diese Mannschaft, das ist, gefällt mir nicht. Also mir gefällt das, wenn es so ist, wie von mir aus bei Argentinien oder bei Brasilien oder anderen südamerikanischen Mannschaften, wo halt dieses Herzblut dabei ist und das von dieser Fangruppe selber kommt. Aber jede Emotion wird ja hier künstlich erzeugt bei dieser Nationalmannschaft. Und das merkst du auch als Spieler. So ein Quatsch da mit diesen Fahnen da. Wenn sie die Fahnen verteilen, da können die schon kotzen vorm Spiel. Hört auf mit der Scheiße. Lass doch einfach ganz normale Leute da in die Stadien wieder gehen und dann hast du auch eine geilere Stimmung als diese Kacke, die wir da immer sehen. Diese alten Männer mit ihren fetten Bäuchen, die dann da stehen an irgendwelchen Flusspromenaden und singen, wer nicht hüpft, der ist kein Deutscher. Ja, fick deine scheiß Mutter, ist kein Deutscher. Ich bin nicht einmal gehüpft. Jetzt bin ich kein Deutscher, oder was? Du fettes Schwein, geh lieber arbeiten, du Hurensohn. Sag ich so, wie es ist, da kriege ich nämlich einen Vogel, wenn ich die Ficke sehe auf YouTube. Ich habe mir jedes verfickte Scheißvideo von diesen Fan-Hurensöhnen angeguckt, jedes einzelne. Wenn so Fans wären, würde ich den Fußball hassen. Das ist nichts, hat das mit Fansein zu tun, gar nicht, rein 0,0. Ja, die sind überall gescheitert, diese Menschen, überall, wo sie sonst waren. Und jetzt treffen sie sich in der Nationalmannschaft mit ihren verfickten Scheiß-Trikots und stehen da und jubeln sich einen ab zu irgendwelchen erfundenen Lieder von so Spasten, die da stehen, gib mir ein Ausrufezeichen, gib mir ein Jogi Löw. Wenn ich sowas höre, ohne Scheiß, das ist das, was mich am meisten aufregt an dieser ganzen Weltmeisterschaft. Und da ist der DFB mit Schuld, weil sie genau solche Schwachköpfe ansprechen mit ihrem ganzen Scheißdreck und ihren Hula-Hoop-Bändchen, die sie da verteilen. Sowas kotzt mich alles an. Sowas kotzt mich an. Und das liegt daran, und das wirkt sich, glaube ich, auch auf die Mannschaft aus. Diesen ganzen Schwachsinn, der da drumrum abgeht, das ist doch alles lächerlich. Da möchte, also das für mich ist alles lächerlich. Alles, so, jetzt bin ich wütend. Wenn wir gerade beim Roasten sind. Das kotzt mich jetzt an. Nee, weil, weißt du, was mich ankotzt? Dass das alle mitmachen. Diese ganzen, ZDF und ARD auch noch. Die finden das noch cool. Die interviewen den Horst aus Grevenbroich, der jetzt 6 Wochen auf scheiß Russlandreise ist. Und dann siehst du dieses fette Schwein dastehen mit seinem 4. Sterntrikot und so eine Kacke da. Ey, das geht für mich nicht. Das ist für mich nicht akzeptabel. Nee, und da bin ich auch kein Fan. Aber irgendwo will ich dann doch, dass diese Mannschaft Erfolg hat. Wenn wir jetzt schon beim Bashing sind, dann musst du ja aber auch dazu sagen, dass das nicht nur das Drumherum ist, dass also die Leute auf der Tribüne sind, was ich verstehe, was du damit meinst. Nicht nur, natürlich nicht, aber die Wichser gehen halt auf den Sack mit ihren dummen Fressen da. Entschuldigung, Botto. Es ist ja auch eine weichgespülte Mannschaft mittlerweile. Da sind wir wieder bei dieser Diskussion Typen und so weiter. Da kannst du dir nicht backen. Nee, die kannst du dir nicht backen, aber so entwickelt sich diese ganze Sache Fußball. Ja, ich meine damit ja was Größeres, das größere Ganze. Es ist nur noch eine Vermarktungssache, es ist, wie du gesagt hast, es ist nur noch das Geld, was eine Rolle spielt, aber es spielt nicht mehr die Rolle, dass da jemand auf dem Platz steht, mit dem man sich als normaler Mensch identifizieren kann. Ich kann mich nicht mit jemandem identifizieren, der ohne Führerschein dauernd durch die Gegend fährt. Ich kann mich mit den Leuten auch nicht identifizieren, die mit auf der Tribüne sitzen, als ob sie gerade einen Fashion Victim Award gewonnen hätten. Da kann ich mich auch nicht mit identifizieren. Da kann ich mich noch am ehesten mit identifizieren, muss ich sagen. Aber, dass das kommt. Ja, aber guck mal, aber du kannst dich doch mit niemandem identifizieren, weil die einfach in ganz anderen Sphären leben. Das sind Leute, die einfach mal, also wahrscheinlich der mit dem geringsten Jahreseinkommen in der Nationalmannschaft verdient immer noch locker 1 Million. So. Und Dafür arbeitet kein Nationalspieler mehr. Ja, in dem Moment sind wir aber schon raus, da können wir uns nicht mit denen identifizieren. Ich kann mich übrigens auch nicht. Doch, das sehe ich anders. Ja, pass mal auf, ich kann mich aber auch nicht mit irgendwelchen Spielern vom VfB Stuttgart identifizieren. Ich identifiziere mich mit dem VfB Stuttgart. Und das sollten sie doch versuchen zu schaffen, dass die Leute einfach die Nationalmannschaft sehen wollen. Also das ist doch genau das, die gehen doch genau in diese Richtung, dass sie immer Einzelne herausstellen und sagen, das sind unsere Stars. So, das ist unser, ging eigentlich los mit, das ist unser Capitano. So, mit Ballack ging das eigentlich so richtig dann los. Davor gab es natürlich auch immer schon Leute, die besonders vermarktet wurden. Aber für mich geht es damit schon los, dass man dann versucht, so die einzelnen Spieler perfekt anzupassen. Die müssen alle cool aussehen und hier einen geilen Undercut haben und da geile Werbevideos machen und so. Also wenn diese Mannschaft an sich mehr im Vordergrund stehen würde und du das Gefühl hättest, dass für jeden Spieler, der da auf dem Platz steht, das auch wirklich eine Ehre ist, dort zu spielen. Ja, also so wie das halt dann doch bei anderen Nationalmannschaften hier rüberkommt, dass die einfach mit mehr Herzblut bei der Sache sind. Das mache ich übrigens nicht am Singen der Nationalhymne fest. Das mache ich so an Einstellungen auf dem Platz auch ein Stück weit fest. Und da hast du das Gefühl, dass die da immer hinfahren. Das ist so eine Art, weiß ich nicht, so Jugendausflug, Jugendherberge in etwas cooler und noch nebenbei ein bisschen Geld verdienen und wir ziehen da unsere Show ab. So. Und meistens geht es gut für Deutschland. Jetzt nicht. Eben. Das ist nämlich das ganze Problem. Das ist auch die ganze Aussage, die ich mit diesen Pomadigen und so weiter mache. Es drohen keine Konsequenzen. Ich bin mir sicher, es werden keine Konsequenzen kommen, wenn wir uns nächste Woche unterhalten und uns darüber unterhalten, wer denn jetzt Nationaltrainer wird und so weiter. Dann muss ich sagen, okay, da habe ich falsch gelegen, es gab die Diskussion. Aber ich glaube, für mein persönliches Empfinden, es läuft einfach so weiter, es wird ausgesessen. Es läuft wie in der täglichen Politik, die wir mittlerweile jeden Tag mitkriegen. Erst wenn es Licht angeht, erst kurz vor Schluss, merken die Leute, scheiße, wir haben Kacke gebaut, wir müssen zurück. Und dann ist es zu spät, wie jetzt. Bei diesem Turnier. Ja, gut, aber da sage ich wieder, mit Politik und Fußball, da ist mir zu... Ja, ich ziehe doch nur den Vergleich des Verhaltens, dass man in den oberen Gremien, egal wo man ist, ob es im Job, ob es im Fußball, ob es in der Politik ist, die merken nichts mehr. Der Realitätsverlust findet überall statt. Da gebe ich dir recht. Ne? Dass die wirklich nichts merken, da gebe ich dir absolut recht. Dass die irgendwie so losgelöst sind auf ihrer eigenen Wolke, stimme ich absolut zu. Also, aber diese Entwicklung siehst du ja nicht nur auf Nationalmannschaftsebene, sondern eigentlich auch bei jedem normalen Fußballverein. Also das ist ja so, entfernt sich immer mehr von den eigentlichen Fans so ein Stück weit. Genau. Und genau. Bei der Nationalmannschaft und auch schon in Ansätzen bei Bayern München oder Borussia Dortmund siehst du das wie sich das dann immer weiter hochschaukelt, dass du wirklich dann Nationalmannschaft zum Beispiel nur noch so Event-Kasper im Stadion hast. Ich denke mal, früher war das, obwohl es war früher schon ein bisschen anders. Also früher waren auch einfach Leute da, die die Nationalmannschaft spielen sehen wollten, die angefeuert haben und nicht dieses Event-Ding so im Vordergrund war. Aber bei Bayern München finde ich es mittlerweile wirklich krass. Also wie viele wirklich Event-Fans da im Stadion sitzen oder sich diese Dauerkarten holen und dann werden sie halt noch unter der Hand verkauft. Ich weiß gar nicht, wie das abläuft. Aber ich denke, in München werden wir das am ehesten sehen, dass wir so Zustände haben wie in der Premier League, dass du praktisch hörst, was die Spieler auf dem Platz reden. Meinst du, das wird nicht so passieren, dass dahin geht's? Nicht nächste Woche und auch nicht nächste Saison, aber ich habe das Gefühl, dass Bayern München sich am schnellsten in diese Richtung entwickelt, weil die Marke halt auch immer größer wird. Und das, was ich so mitbekomme, ist halt, wenn da Leute ins Stadion gehen, ist der Anteil an jetzt eben nicht Münchnern oder Leuten aus dem Umland schon extrem hoch. Also viele so Touristen, die halt mal im Stadion dabei sein wollen, wie du es ja auch in Barcelona siehst oder so. Also ist schon schwierig, diese Entwicklung, finde ich. Und in der Nationalmannschaft hast du das Ding ja völlig verlassen schon. Also da gibt es wirklich noch Leute, die ernsthaft diese Mannschaft anfeuern, weil aus Imbrunst und weil sie praktisch, das ist mein Ding, das ist mein Team. Ich glaube immer, die Leute sind alle nur da, weil das Event halt so cool ist. Und wenn sie rausfliegen, sind die nicht traurig, weil ihre Mannschaft abgekackt hat, sondern weil das Event vorbei ist, weil die Party rum ist. Gerade kurze Breaking News, die Schweiz führt 1-0. Ja, wobei diese Event-Fans ja auch mehr Geld bringen als der das will ich erstmal sehen. Der Untertagebau-Mensch, der sich gerade mal die Currywurst in der Halbzeitpause holt, die aber mittlerweile auch 8 Euro kostet oder so. Ne? Das ist aber immer was, das will ich erstmal bewiesen sehen, ob das wirklich so ist. Ja, also, die haben doch viel mehr Geld zur Verfügung. Ich fahre doch auch nicht. Ich kann zum Beispiel, ich sag dir, wie es ist, auch wenn es total nach Mimimi klingt. Ich schaff's nicht mehr. Ich hab's einmal versucht in letzter Zeit, seit meinem Bandscheibenvorfall, schaffe ich es nicht mehr, mich in die Kurve zu stellen. Ich schaff's da nicht, 2 Stunden zu stehen und dann da mit den Leuten und eng und so. Also müsste ich mich setzen. So, und das jedes Mal, alle 2 Wochen, da könnte ich mir nicht leisten, einfach so. Rein finanziell. Genau, ja. Aber ja, findest oder ich du möchte jetzt es mir nicht leisten. Nicht, dass ich nicht könnte. Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Du zahlst für eine Dauerkarte 320 Euro im günstigsten Bereich. Ja, ja, klar. Aber also, Sitzbereich, ja, das weiß ich nicht. Nee, Sitzbereich nicht. Nee, Sitzbereich, also ich kann jetzt nur von Stuttgart reden, bist du bei 420. Das ist eine sehr sympathische Zahl, aber ja, okay, die könnte man sich auch leisten, hast du recht. Selbst aber 1000 Euro, wenn es dir das wert wäre, könntest es du dir dicke leisten. Also ja, guck mal, zum Beispiel jetzt, Chris, du würdest auch nicht zu jedem Spiel nach München fahren, ja? Aber ich könnte mir vorstellen, dass du dir eine Dauerkarte holen würdest, wenn du in München lebst. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, ja. Also ja, das ist ja immer das, was ist einem das Ganze wert. Aber wenn ich dir jetzt sage, du musst dir für jedes Spiel nach München eine Zugkarte kaufen, mal abgesehen von der Zeit und dann noch dahin, genau, da ist ja auch das ist es dir halt einfach nicht wert. Aber es gibt Leute, die würden das wahrscheinlich auf sich nehmen. Also es gibt ja genügend Leute, die irgendwie aus dem Ruhrpott jeden zweiten Samstag nach München fahren, um da entscheiden zu gehen. Wie deine Bekannte, die du erwähnt hast. Die genau, von wie die Buxtehude Ute. Nach Stuttgart gefahren von Leipzig nach Stuttgart, 500 Kilometer. Schon, ja. Sind Ausnahmen, gar keine Frage. Aber was ich ja nur hinaus will, ist, das liegt halt daran, ist mir das Ganze so viel wert, ja oder nein? So, und ich habe halt so das Gefühl, dass da so langsam aber sicher die Schere ganz schön auseinander geht. Sieht man ja auch in den rückläufigen Zuschauerzahlen. Jetzt sind wir wieder bei einem ganz anderen Thema. Eigentlich waren wir bei Nationalmannschaft, aber ein Stück weit hängt das ja alles zusammen. Das ist ja, glaube ich, bei den meisten so, dass sie deswegen keinen Bock mehr haben auf dieses ganze Nationalmannschaft-Gedöns, weil diese Marketingkampagne da drumherum einen so erdrückt und einfach, das ist zu viel. Das ist too much. Das fühlt sich auch nicht mehr an. Das fühlt sich nicht mehr organisch an oder irgendwas. Also du willst einfach nicht mehr Teil des Ganzen sein, weil es fast schon peinlich ist. Du bist letzten Endes bist du derjenige, der mit seiner Dreiviertelhose an der Strandpromenade in Mallorca rumläuft mit seinem Geldtäschchen vorne dran. So, weißt du, so ein Überbleibsel. Ist das vielleicht irgendwie der Prozess, der gerade in ich kann jetzt nur doofe Beispiele, aber ist das diesen Prozess des Überangebots, des zu matschigen. Das hast du ja damals bei der WWE gehabt, das hast du ja bei der UFC, wie du sagst, dass du zu viele Events hast, dass einfach zu viel ist und mit der Nationalmannschaft. Gut, mehr Spiele. Jetzt wollen sie noch dieses Turnier da machen, ne, was du gesagt hast. Und aber ich kann mir auch vorstellen, dass es einfach überall viel zu viel wird. Zu viel. Ja, auch mit diesem Aufsplitten, da sind wir jetzt auch bei einem anderen Thema, aber ist ja egal, des Spieltags, dass es immer mehr auseinandergezogen wird, von Freitag bis Montag inzwischen, manchmal 3 Spiele an einem Sonntag, also mehr Anstoßzeiten und so. Ja, dazu kommt ja nicht nur mehr Anstoßzeiten, sondern du brauchst ja auch noch 4 verschiedene Dienste, um 3 verschiedene Spiele zu gucken. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist einfach, das stimmt. Es ist nicht gerade schön, oder es könnte einfacher sein, so möchte ich sagen, Fußball zu konsumieren. Eine gute Radiokonferenz ist mittlerweile angenehmer als jedes angebotene Produkt im Fernsehen. Aber da hast du halt auch nur 4 Spiele am Samstag. Naja, aber die Emotionen höre ich wenigstens und darum geht's mir in erster Linie. Ja, also Sabine, ich guck's. Sabine Töpper-Wien. Ja, ausgerechnet Timo Werner. Ja, leider nicht. Nee, also diese Anstoßzeiten-Geschichte, die geht mir auch noch tierisch auf den Sack, aber insgesamt, da gebe ich natürlich euch, oder Chris, du hast gesagt, recht, das ist zu viel, das ist too much. Also es wirkt halt nicht nur, es sind nicht nur die Spiele, die zu viel sind, sondern es fängt ja schon an bei den Pressekonferenzen, die Leute gucken kannst. Dann ist der ganze Fernsehbrei voll mit Nationalmannschaftswerbung. Das gehört ja alles dazu. Also du siehst ja während der WM keine andere Werbung mehr, außer Fußballwerbung mit irgendwelchen Deutschlandfahnen. Und das gleiche gilt für Radiowerbung und für Prospekte und sonst irgendwas. Das alles gehört ja mit dazu. Das geht einem einfach tierisch auf den Sack. Also das ist halt einfach, du möchtest diese Scheiße nicht mehr sehen. Und dann lauf ich hier von der Arbeit nach Hause, überholt mich ein Cabrio mit 4 Weiber drinne, die alle mit Deutschland-Sachen geschmückt sind und geschminkt sind, könnte ich schon kotzen. Weil ich genau weiß, wir gehen jetzt Party machen! Yeah! Public Viewing! Ich habe noch einen Hugos dabei. So, und das ist das alles, was da mit reinspielt, warum ich überhaupt gar keinen Bock auf dieses Event habe, aber per se habe ich Bock auf dieses Turnier, sage ich jetzt mal so. Ja, also auf den Fußball habe ich ja weiterhin Lust. Ja, na klar. Dieses Drumherum. Also es ist wie, weiß ich nicht, wie damals beim Wrestling, wo man per se Lust hat auf Wrestling, aber gefühlt das Produkt nicht mehr für einen gemacht wird. So, also das ist nicht mehr für uns. Wir müssen irgendwo anders hin. Das ist halt auch eine Blase, die da entsteht. Ne? Das ist eine Blase, die irgendwann platzen wird, weil da irgendwo natürlich auch immer mehr dubiose Sachen eine Rolle spielen. Ich meine, diese ganzen Leute, angefangen jetzt bei Ismaik und sonst was, und Kühne und wie sie alle heißen, die jetzt da Geld reinpumpen, wenn irgendwann wird da wieder die Moralkeule geschwungen, aber naja, ja, nicht gut. Also das ist nicht Kühne hat ja wenigstens jetzt verabschiedet in Hamburg. Ich glaube, da ist man ganz froh. Der macht das wegen Dieter. Das kann sein. Nee, aber was ich auch lustig fand, gestern hat der VfB ein Statement rausgehauen, dass sie sich jetzt in China umsehen wollen und da praktisch die Marke VfB Stuttgart etablieren wollen. Das ist genau das, was wir vor ein paar Wochen hier mal besprochen haben. Als ob es nicht schon genug Scheiße da in China gäbe, was die Leute machen könnten. Als ob da irgendjemand sich denkt, Mensch, geil, dass dann nochmal ein Bundesliga-Verein, vor allen Dingen so ein Verein, der sich anschickt, vielleicht Zehnter zu werden nächstes Jahr. Ja, wenn es gut läuft. Ja, dass der auch nochmal hier versucht, in den Markt reinzudrücken. Wäre es dann nicht besser, den Bambinis neue Trikots zu holen? So blöd das klingt, das soll die Garde bei uns, beim VfB Stuttgart, muss Spenden sammeln für ein Auto, damit sie zu den Auswärtsauftritten fahren. Und der Hauptsponsor nennt sich Mercedes-Benz Bank. Also das ist völlig absurd. Aber in China, das kostet 1,5 Millionen Euro, habe ich gelesen, pro Jahr. Ja. Da hätte man auch ein Auto verkaufen können. Nur um seine Marke da erstmal überhaupt zu präsentieren. Ja. Und du kannst ja auch nicht nach einem Jahr sagen, jetzt ist Schluss. Und du kannst auch davon ausgehen, dass nach einem Jahr nicht schon irgendwie wieder die 1,5 Millionen reinkommen, behaupte ich jetzt mal. Also das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Dass Bayern München diesen Drang hat, kann ich noch am ehesten nachvollziehen. Das ist ja auch die deutsche Marke. Ja, richtig. Ja, das ist die deutsche Marke. Und aber selbst die tun sich schwer. Aus einem betriebswirtschaftlichen Grund wahrscheinlich einfach nur rangehen. Ne? Wenn du irgendwie halbwegs den Anschluss halten willst an die ganzen Mailands und Madrids und Manchesters, dann musst du das wahrscheinlich mitmachen. Aber das ist auch bei Bayern überhaupt kein Problem, das sehe ich auch ein. Aber es sind doch eigentlich nur 4 Vereine. Wenn dann der erste FC Buxtehude das macht. Genau, weil es sind doch nur 4 Vereine, die wirklich das Interesse über den Teich drüber irgendwo welche ansprechen. Vier? Ja, ich würde jetzt, das ist aus dem Arsch rausgesprochen, Madrid ist das von mir aus, Barcelona. Ach so, ich dachte in der Bundesliga. Bundesliga, im besten Fall München, aber ich habe es ja gerade gesagt, selbst die tun sich schwer. Da habe ich auch einen guten Querschnitt bei den Jungs, die ich immer bei mir in meiner Shisha-Bar treffe. Da gibt's Es ist, die haben halt keine eigenen Vereine, weil es aus deren Ländern nichts global Agierendes gibt. Und da ist es, da gibt es nur drei. Da gibt es nicht Bayern. Da gibt es nicht VfB Stuttgart. Da gibt es nur PSG, Real, Barca. Ja. 95% der Jungs, die da, mit denen wir da abchillen oder auch wenn da mal ein Spiel läuft oder was, dann ist es einer von diesen drei Vereinen, wo die einen Sport, Trainingsanzug von anhaben oder ein Trikot. Es gibt nur diese drei global agierenden, Marken PSG wahrscheinlich. Auch Manchester, PSG absolut, absolut. Das liegt aber auch an den Spielermaterial. Das liegt an Neymar, ja. etc. Genau. Okay. Ja, aber ich das glaube, ja das macht auch nochmal viel aus, ne? Dass ja. viele auf Spieler mittlerweile stehen, so. Also, die einfach, sich die Mannschaft nicht so, also wie ich es jetzt zum Beispiel habe. Özil ist zum Beispiel, soweit ich weiß, ja das Erfolgreichste, was es so Social Media mäßig in der deutschen Nationalmannschaft gibt. Ja, ne? So. Ja mach mal einen Check, wie viel Follower da gekauft sind. Ist alles, ja, ist, genau. Das Marketing ist auch Marketing, sage ich jetzt ja, mal. Natürlich. Also ich glaube schon, dass so ein Messi und ein Neymar und ein Ronaldo, dass das schon Leute sind, die sich da nicht bedienen müssen an irgendwelchen gekauften Accounts, machen die aber übrigens auch, ja, also das ist, die sind ja nicht selber für ihre Follower zuständig, da hängt ja immer jemand mit dran, der das Ganze dann betreut und so. Aber was ich hinaus will ist, wie gesagt, du hast mittlerweile dieses, ich nenn's mal vorsichtig Phänomen, dass der Spieler einen höheren Wert hat als der Verein. Ja, das ist für mich absolut undenkbar. Für mich gibt's halt nur den VfB. Ich bin jetzt nicht mehr, ich höre nicht auf, VfB-Fan zu sein, nur weil jetzt vier geile Spieler wechseln. Aber ich glaube, wenn jetzt zum Beispiel jemand, weiß ich nicht, Real Madrid cool findet, weil Bale und Isco und Ronaldo und so, das ist so ein geiles Dreieck da vorne, sage ich jetzt einfach mal so aus dem Arsch raus, und die wechseln zu PSG, könnte ich mir gut vorstellen, dass er dann sich die Spiele anguckt, weil er halt diese drei Spieler oder von mir aus zwei Spieler geil findet. Das ist ja nicht verwerflich. Das ist nicht verwerflich, aber es ist schon eine Änderung. Ja, das ist aber der Lauf der Zeit. Wer da nicht mit der Zeit geht, ne? Und ja, so der muss nicht gehen. Nee, ich finde, das ist alles gut. Das geht alles. Du kannst ja, Fan von einem Spieler sein und von einem Verein sein. Du kannst, ich finde es aber auch cool, wenn jemand zu 100%ig hinter einem Spieler steht und sagt, ich gehe da mit hin, wo der mit hingeht. Ob das jetzt eine Fußballnutte ist oder so, sei dahingestellt. Aber das hast du ja gemerkt, als wir Rodriguez verpflichtet haben, wie viele an der Sebener standen mit einem Kolumbien-Trikot, ne? Die haben dann halt das Nationalmannschaftstrikot angehabt, weil sie James-Fan sind. Und da pilgern halt schon viele. Das ist natürlich auch ein Nationalheld. Das ist natürlich ein ganz besonderer Fall, aber ich glaube schon, dass es da viele Spielerfans gibt und so. Aber ich glaube auch, dass die Attraktivität dieser eben drei genannten Vereine auch des Erfolges geschuldet sind. Weil wenn ich aus einem Land, wenn ich großer Fußballfan bin und habe keinen Domestic-Verein, den ich abfeiere, dann suche ich mir erstmal nicht 1860 München aus, sondern dann nehme ich erstmal den FC Bayern München, weil die ja per se erstmal mehr auf dem Radar sind, weil die erfolgreicher sind und weil die attraktiveren Spieler haben mit Lewandowski und Rodriguez und was weiß ich, Thiago, das ja alles internationale Marken sind, wobei Lewandowski gar nicht so der Social-Media-Buzz ist. Ich glaube schon, dass da auch dieser Erfolg, der sich ja auch der sich bewährt hat bei Real und Barca und der auf Strecke bei Paris auch da sein wird. Und ich glaube, das macht viel aus. Dann bist du per se erstmal nicht ein Underdog-Fan. Da suchst du dir keinen Underdog-Verein aus. Also, es gibt wirklich nur diese drei Marken weltweit. Und, ja, kann ich dir nur zustimmen. Und vor allen Dingen. Weil als Kind habe ich versucht. Manchester United soll ja auch so eine große, ne? Nee, sag ruhig mit Manchester. Ja. Nee, Manchester United hat ja auch angeblich, ist ja auch irgendwie mit einer der größten Vereine überhaupt. Das verstehe ich nicht ganz. Da natürlich mal diese Beckham- und Ronaldo-Zeit, aber danach gab es ja keinen Spieler mehr. Kannst du nicht sagen, dass da einer Man United abfeiert, weil da Lukaku oder so spielt. Also das habe ich noch nicht ganz verstanden, warum Man United so ein globales Phänomen ist. Aber bei den anderen drei Vereinen bin ich mir sicher, dass es auch mit dem Erfolg zu tun hat. Plus, dass alle diese drei Vereine absolut die drei größten Spieler auf diesem Planeten haben mit Neymar, Messi und Ronaldo. Also das ist schon relativ simpel, glaube ich. Ne? Möglich. Richie? Möglich, auf jeden Fall. Hm. Enrico, du wolltest gerade was sagen? Jetzt war weg. Nee, ich bin schon da. Ihr könnt einfach weiterreden. Manchmal muss ich auch andere Dinge machen. Zum Beispiel? Ich musste gerade gucken, ob die Katze aus dem Fenster gefallen ist. Und war vielleicht panisch in dem Moment. Und? Nee, ist nicht aus dem Fenster gefallen. Mensch, oder? Ja, dann hätte bestimmt der Inder die gefangen unten, wenn er gerade sein Moped fit gemacht hätte. Wäre auch nicht besser Seite gewesen, weil er hätte sie wahrscheinlich auch direkt zubereitet. So, das ist rassistisch, Poncho, du bist raus. Aber wir brauchen einen Server, du bleibst drin. So funktioniert das heutzutage. Ja. Auch das also, ist wieder nur Marketing und Lobbyismus. Natürlich, wegen, stimmt. Logisch. Du gibst auch bei das erste Trikot mit dir. Pocho, du bist nur dabei, weil wir deine Klicks brauchen. Das, jetzt sind wir da so ein bisschen abgedriftet von und diese Kritik ist mit Sicherheit auch berechtigt und ich kann mir vorstellen, dass wir in der Saisonvorschau, die es dann, also das Sonderheft irgendwann mal geben wird, oh, dass geil. Wir da auch nochmal drauf zu sprechen kommen, gerade was so Wechsel angeht etc. Aber lassen wir mal außen vor. Trotzdem, ich will noch einmal ganz kurz so insgesamt auf diese Weltmeisterschaft zurückblicken. Also jetzt nicht nur Deutschland, sondern so. Also ist ja noch nicht vorbei. Deswegen. Es ist nicht vorbei, aber so was man bislang gesehen hat, so ein Zwischenfazit, meine ich damit. Da, oder nein, ein Thema, oh, das hätte ich jetzt fast vergessen, das war mir noch ganz wichtig. Und zwar, das ist jetzt natürlich so ein bisschen in Vergessenheit geraten, und zwar dieses Verhalten von diesen zwei Kaspern nach dem Schwedenspiel. Ja, schön. Das wollte ich unbedingt noch ansprechen, weil auf Twitter wurde ich da ein bisschen falsch verstanden, weil ich ja der Meinung war, ja, wie hieß denn den nochmal, Uli Vogt weiß ich noch, den anderen weiß ich nicht mehr. Ich habe ja kein Problem damit, dass man nach so einem Spiel, nach so einem emotionalen Ende völlig durchdreht und sich zum Beispiel auch zu den Gegnern dreht und sagt, hier, fick dich oder sowas, ja? Alles auch kein Thema. Findest du das normal? Als Was? Funktionär findest du das normal? Ich habe damit kein Problem. Ich sage das nicht, dass es normal ist. Ich habe damit kein Problem. Wenn jemand abgeht nach so einem Spiel, akzeptiere ich. Was ich aber nicht akzeptiere, ist, wenn ein Verband mit so einer Härte gegen komplette Emotionen vorgeht, wie der DFB das tut, in jeder Phase. Das fängt an auf kleiner Ebene und betrifft nicht nur den DFB, wenn sich ein Spieler nach einem Tor das Trikot aussieht. Da gibt's nie irgendeinen Ermessensspielraum, Emotionen oder sonst irgendwas. Da gibt's immer nur Tabula Rasa. Gibt's immer nur schwarz oder weiß. Entweder hast du das Trikot aus oder nicht. Mhm. Es wird, wenn du dich im Stadion nur in der Nähe einer Schlägerei befindest, kannst du damit rechnen, dass du Stadionverbot bekommst. Ja. Ohne überhaupt eine Verhandlung oder eine Anhörung zu bekommen. Es wird immer nur das gemacht, was der DFB aus seiner Sicht für richtig hält. Ja. Und wenn sich dann Funktionäre dieses Verbands so verhalten, gibt es für mich nur einen Entschluss. Und das ist ein komplettes Stadion, deutschlandweites Stadionverbot für die beiden. Und die müssen entlassen werden. Weil du kannst dich so nicht verhalten, wenn es für dich immer nur schwarz oder weiß gibt und du im Endeffekt Emotionen komplett ausschließen möchtest aus diesem Sport. Ja, dann gibt es aus meiner Sicht auch, musst du diesen gleichen Maßstab an dir selber ansetzen und vielleicht sogar noch härter agieren. Aber da kommen wir doch auch wieder auf das zurück, was ich eben erwähnt habe. Es wird nämlich nichts passieren mit diesen beiden. Na, sie haben halt jetzt ihre Strafe da bekommen. Ja, 4.000 Euro. Und vom, ja Moment, vom DFB hieß es, sie dürfen bei diesem Turnier nicht mehr auf dieser Bank sitzen. Oh, das ist ja nett. Wo man sich auch fragen muss, was macht ein Funktionär auf einer Trainerbank? Was will der da? Und by the way, wir sind doch gerade auf dem Weg, uns emotional von diesem Produkt zu entfernen. Ja, das haben sie geschafft, meinst du? Die sind dabei, denke ich. Ja, der DFB, da gebe ich dir recht, aber du weißt, was ich meine. Ich meine, wenn du jetzt als Fan im Stadion stehst und du steigst auf den Zaun und schreist zum Beispiel in deiner Emotionalität den Schützen einer Ecke an, dann kann es gut sein, dass du danach vielleicht ein Stadionverbot bekommst oder weil du irgendein Trikot, oder nicht Trikot, weil du irgendein Spruchband da hinhängst, was von den Vereinsangehörigen dann nicht abgenickt wurde oder so, dann kriegt der DFB ein zu viel, dann muss dein Verein dafür Strafe blechen. Diese unsägliche Bengalo-Geschichte da, die geht mir sowas von auf die Nüsse, ja, also dass dann mittlerweile schon so Zustände herrschen wie, ich gehe nicht mehr ins Stadion, weil wenn die Bengalo, ja fick dein Arschloch, du dumme Sau! Wenn Bengalos, habe ich schon mal jemals einen scheiß Bengalo auf der Gegentribüne fliegen sehen in Deutschland? Das ist all dieses, was der DFB verursacht hat, diese Panik, diese künstliche, nicht nur der DFB, sondern natürlich auch die Medien, aber der DFB unterstützt das ja. Die wollen ja so Leute nicht im Stadion haben. Die wollen so Leute nicht. Hat so ein bisschen was von de Maizière. Wenn wir ihnen jetzt die Wahrheit sagen würden, dann würde richtig Panik. Ja, dann ist richtig schlimm. Dann ja. ist aber richtig was los, Freunde. Ja, also dieses Verhalten von den zwei Idioten, wie gesagt, ich fand das per se nachvollziehbar, aber mit dem Hintergrund, dass der DFB sich da immer als der Moralapostel aufspielt und vor allem, das, was mich halt am meisten nervt, ist, dass sie Entscheidungen fällen, ohne wirklich die Leute, die es betrifft, anzuhören, ohne eine normale Verhandlung zuzulassen, sondern es gibt immer nur Entscheidungen und sonst nichts. Und dann musst du halt damit leben, wenn sich zwei so Vollidioten so verhalten, müssen die rasiert werden. Und zwar am besten müssen die an Pranger gestellt werden. So. Auf jeden Fall Stadionverbot. Das würde mir nämlich drohen, wenn ich mich so verhalten würde. Man könnte die doch einfach auch jetzt mal nach nach Schweden schicken, nachdem die Schweden jetzt weiter sind, in denen ihr Team hotel und sie sich da einfach mal in die Lobby setzen lassen. Die werden ja nur ausgelacht. Hast du doch gesehen? Guck mal, der rennt dahin, macht einen dicken, dann kommt der Typ an von den Schweden, schubst den weg und dann siehst du gleich so, oh scheiße, ja, die können ja wirklich. Das sind genau, diese zwei Wichser sind solche Typen gewesen, die mit ihren Porsche in der zweiten Reihe stehen und alles blockieren, nur damit sie ihre verfickten Scheißbrötchen holen können. Das sind solche Typen. Ja, genau. Ohne Scheiß. Ich hätte den Eiskoffer genommen, dem Hurensohn in die Fresse geschleudert. Ohne Scheiß. Einfach ohne Witz. Und dann noch einen Stuhl hinten auf den Rücken draufgeschlagen, das fette Dreckschwein. Wirklich, diese Arroganz von diesen zwei Wichsern, das vor allen Dingen die am wenigsten dazu beigetragen haben, dass hier überhaupt was passiert ist, aufstehen und sich das Recht rausnehmen, jetzt die Schweden da zu verhöhnen. Egal, was davor vorgefallen ist. Gerade die zwei sollen sich ficken gehen. Ohne Scheiß. Schade, also, ich habe gedacht, du führst das noch ein bisschen aus, was du mit denen machen würdest. Ich dachte, da kommt jetzt noch irgendwie sowas. Nee, es kann nur dümmer werden. Du klemmst das Genick mit so einem Metallstuhl ein und machst eine Swanton-Bomb oder irgendwie sowas. Ich hab gedacht, du machst das noch ein bisschen blumiger, aber. Mach das mal mit so einem Dicken. Mit der Eistonne bin ich schon ganz cool, muss ich sagen. Dass man die einfach mal den auf den Kopf haut, ja. Ja, das ist so ein Verhalten, das ging mir auf den Sack. Und für die zwei freut es mich am meisten, dass Deutschland jetzt ausgeschieden ist. Und dann war natürlich noch ein Highlight. Gestern Maradona. Oh, schön. Ich hätte gerne, dass, wie du auch geschrieben, oder wie jemand, ich weiß nicht, ob du es geschrieben hast, ich glaube schon, oder darauf geantwortet hast, jetzt würde ich gerne so das Razor Ramon-Theme hören zu Maradona, weil das war wirklich so ein Razor Ramon-Moment. Ich habe geschrieben, das war Maradonas Scott Hall-Moment. Oder Scott Hall-Moment, ja. Kennt ihr dieses von vor 10 Jahren, dieses TNA-Video, wo Jeff Hardy voll gedröhnt zum Ring kommt? Ja. So sah das auch ein bisschen. Das hat nur die Facepaint ein bisschen gefehlt bei Maradona. Sonst hätte ich ihm die Rolle voll abgekauft. Und ich hab mit Johann heißt er immer noch, hoffentlich, Gott möge ihn selig haben, darüber unterhalten, warum er denn zwei Uhren um hat. Und er meinte, der erste Impuls ist natürlich, weil er zeigen will, wie geil er ist, dass er sich zwei dicke Uhren leisten kann. Aber vielleicht ist auch der andere Punkt der, dass er auf der einen die Uhrzeit von Argentinien hat und die andere von Sotschi gerade, von Russland. Ja, das könnte sein. Oder? Gar nicht so doof. Ich muss dazu sagen, dass ich Maradona natürlich als Fußballer damals, ich habe den ja nicht so in his prime gesehen, sondern da war ich noch sehr, sehr jung. Aber trotzdem war das für mich so ein Typ, der eine enorme Strahlkraft hatte, logischerweise. Der Name war halt mega geil. Aber wo ich so richtig begonnen habe, Fußball zu gucken, begann ja dieser Abstieg schon. 94, als er da ja auch bei der Weltmeisterschaft mit Koks erwischt wurde. Also ich kenne ihn ja fast nur so. Aber wenn man es dann halt so sieht, ja, und so eine Legende, das ist er ja zweifellos, da wirklich so in solchen Momenten sieht, ist schon traurig irgendwo. Also er ist ein erwachsener Mann, ja, und irgendwo muss er falsch abgewogen sein in seinem Leben, sonst wäre er da nicht, wo er jetzt ist. Ich habe mir so gedacht, ich hoffe nur, dass er sich helfen lässt, so ein Stück weit. Weil es wird Leute geben, die ihm helfen wollen, aber so Menschen müssen, glaube ich, erstmal diese Hilfe auch annehmen. Ich fand es irgendwo lustig natürlich, wenn du den da so siehst, wie er so abgeht, aber gleichzeitig ist es auch wahnsinnig traurig, muss ich so sagen. Ja, kriegst du von mir keine Props für diese Aussage. Nee, findest du einfach nur lustig, oder? Ich find's einfach nur behämmert da, so spastimäßig da die Mittelfinger auszupacken und dann nicht mal irgendwie selbst sich die Hose zumachen nach dem Kacken, also das finde ich schwierig. Also, ich meine, da sind wir auch wieder bei dem Thema mit den Emotionen, ja, dass der da auf die Tribüne. Übrigens, das hat mich ja gefreut, dass die FIFA dieses Bild drin hatte. Da haben sie ja auch gleich wieder weggeschalten. Ja. Weil das ist ja immer ihre Angst. Ich habe mich ja zu Beginn des Turniers gefragt, was seid denn ihr für Idioten? Jedes Mal, wenn die Leute sich endlich auf dem Videowürfel sehen und winken, blendet ihr weg. Bis ich selber dahinter kam, damit zu tun, dass die Angst haben, dass die irgendwas machen, irgendeine politische Geste, irgendwas unter ihrem T-Shirt noch haben oder sonst irgendwas. Ich vermute, dass sie deswegen gleich wegblenden. Das ist gut. Warum macht man denn das sonst? Das ist richtig, weil wenn einer mal den doppelten Vogel da auspackt, wie es Maradona gemacht hat, und dazu vielleicht noch zwei Bierdosen aneinander schlägt, könnte es sein, dass er hat. Ja. Oder eine reißt ihr T-Shirt hoch und zeigt die Titten. Stell dir das mal vor. Ja, das wäre so schön. Ja, sehr schön. Aber gleichzeitig. Ich komme aus diesen Analogien gar nicht mehr raus. Das ist wie in der WWE, wo sie nur Isle of Cena-Schilder gezeigt haben und irgendwie. Und schnell weggeblendet haben, als das Trikot zurückgeworfen wurde. Ja, genau. Ja. Genau, genau. Und, genau. Und das nächste ist, du siehst halt Maradona, wie er so abstürzt, und wahrscheinlich gab es sogar einen Bericht von der FIFA, dass sie sich davon distanzieren, aber unten groß Werbung machen mit Budweiser. Hier, der Spieler wird präsentiert von Budweiser. Genau. Weißt du, ja, das ist. Und da sind wir wieder Hashtag Doppelmoral. Ja, es ist halt so. Das stimmt schon. Aber das ja, war für mich gestern einerseits, wie gesagt, lustig, andererseits irgendwo auch traurig. Ja. So, jetzt, Potscher hat hier eine Frage an mich in den Chat gepostet. Es gibt auch noch eine Frage an Dieter insgesamt. Fragt Dieter, gab es wieder ein paar Themenvorschläge. Und zwar werde ich gefragt, ob ich jetzt für Frankreich bin wegen Pavard. Also, ich finde halt Benjamin Pavard super, aber was Frankreich bislang gespielt hat, fand ich jetzt nicht so mitreißend, muss ich sagen. Also, ich habe jetzt einfach Bock auf geilen Fußball. Deswegen sind die Mannschaften, die bislang guten Fußball gezeigt haben, für mich die interessantesten. Und da bist du halt dann bei Belgien, England. Ja. Ich fand Kolumbien sehr gut jetzt in ihrem letzten Spiel. Kroatien musst du auch nennen. Kroatien, ja, logisch, die habe ich völlig jetzt vergessen. Ich stehe halt dann darauf, wenn es ein bisschen emotionaler wird. Und dann ist Argentinien und Brasilien interessant. Also die großen Nationen, die möchte ich einfach sehen. Aber Frankreich hat mich bislang maßlos enttäuscht bei dieser Weltmeisterschaft mit dem, was die gespielt haben. Ich freue mich darauf, dass das irgendwann Thorgan Hazard in der 81. Minute eingewechselt wird, ein Tor schießt und dann für 64 Millionen nach Liverpool geht. Oder oh, geil. Ja, das wird uns, also so ein ähnliches Schicksal wahrscheinlich auch blühen. Und bei Chris, du hoffst jetzt auf Timo Werner als neuen Stürmer bei Bayern, oder? Lewandowski kannst du ja nicht mehr wollen. Ich würde es mir wirklich wünschen. Wir haben zu Beginn dieses Podcast-Projektes haben wir, oder ich wahrscheinlich war es, mich dann und wann schon über Timo Werner lustig gemacht, und ich muss sagen, immer wenn ich irgendwie Interviews von ihm gesehen habe, der ist irgendwie noch 90er Jahre Fußball. Er ist nicht so. Pressekonferenz, da gebe ich ihm Chris recht, ja. Weil die Pressekonferenz von ihm, wo er da war, die fand ich eigentlich auch sehr fast schon bodenständig. Gesehen, kann ich nicht beurteilen. Ja, ich fand auch, der war geerdet. Man merkt ihm an, dass er möglicherweise seinen Bachelor nicht ganz fertig gekriegt hat, aber macht ihn auch sympathisch. Ich muss sagen, ich fand den auch sympathisch, ist ein ehrlicher Typ, und der hat auch mal locht in dieser Bubble, in der man überhaupt mal lochen konnte, scheinbar bei dieser WM für die deutsche Nationalmannschaft. Ich fand, Timo Werner ist für mich ein absoluter Gewinn. Sportlich war der sowieso nicht schlecht, und jetzt hat er auch so vom Typen her, ja, der hat Scheiße gebaut mit seiner Schwalbe damals, und egal. Aber ich fand, ich würde mich sehr freuen, wenn der für Lewandowski kommen würde. Würde ich mich sehr freuen. Aber was ist mit dem Lewandowski los? Den erkennt man ja fast gar nicht mehr. Also redet völlig durch. Nee, steigt das ein bisschen zum Kopf, habe ich das Gefühl. Du meinst diese Aussage gegen seine Mitspieler. Ne? Dass, wenn nee, man das meine ich nicht, weil die kann ich ja nachvollziehen. Ja, natürlich, ja. Ja, vor allen Dingen, weil es halt da auch abgeht bei den Polen wie sonst sowas. Das ist ja der mexikanische Puff ist ja da ein Scheißdreck dagegen. Die besaufen sich ja jeden Abend. Das mag ja sein, aber muss man sowas denn... Jetzt kommt Pocho wahrscheinlich wieder mit, ja, endlich sagt mal jemand was vor der Kamera. Oder ich weiß nicht, ob es nur via in einem Artikel irgendwie war, wo er zitiert wurde, dass wenn nichts kommt, kann man auch nichts verwerten. Aber ich finde, sowas muss man, nachdem man ausgeschieden ist, einen Tag später oder am selben Tag, muss man nicht unbedingt sagen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob man das intern sagen kann, auch wenn du die einzige große Koryphäe bist in dieser Mannschaft. Ich finde das schwierig. Ich glaube, da läuft einiges schief. Bei ihm, ich möchte das nicht mit dem Pizzi oder wie der heißt, der Pizzi Panini, dem neuen Berater von ihm, möchte ich das nicht irgendwie, möchte da keinen kausalen Zusammenhang. Ist schon zu sehen, der kausale Zusammenhang. Meinst du, der Pizzi hat mal zu ihm gesagt, komm, Robert, mach mal hier ein bisschen auf Edgy oder was? Okay, ja. Das kann gut sein, ja, da bin ich nicht so diabolisch drin in dieser Marketingmaschine. Aber Chris, das muss ich kurz fragen, weil ich glaube, also für mich war nicht die Aussage, dass er praktisch keine Bälle bekommt und deswegen nichts verwerten kann, das Interessante, sondern dass er der Mannschaft die Professionalität so ein Stück weit abgesprochen hat. Das mag war ja auch für sein. Mich kann ja auch stimmen. Ja, aber dass er dann in so einem Moment, nachdem er ausgeschieden ist, das öffentlich macht, kann ich nachvollziehen. Gebt dir aber recht, dass man das natürlich eher intern klärt, als das nach außen zu tragen. Aber ich kann es nachvollziehen, wenn du dich da, und das heißt ja immer, Lewandowski ist ein 1A-Profi. Also das ist niemand, der weiß gar nicht, wie dieses beschreiben. Ich überlege gerade, ich habe irgendein Interview gesehen von einem Spieler, der den so beschrieben hat, dass der halt wirklich trainiert. Für ihn gibt's nur die Karriere. Es zählt immer nur dieser Weg, den er sich vorstellt, den will er umsetzen. Und alles drumherum ist ihm egal. Deswegen regt er sich halt auch auf, wenn er nicht eingesetzt wird, obwohl er eigentlich geschont werden soll für irgendwie ein Champions-League-Spiel oder so. Ja. Dass das so sein Charakter wäre. Und wenn der natürlich zu einer Nationalmannschaft kommt, wo sich in der Vorbereitung einer verletzt, weil er so hackedicht war und deswegen irgendwie von den Treppen runtergeflogen ist, kann ich mir schon vorstellen, dass das an so einem Typen wie Lewandowski unheimlich nagt, weil er ja gleichzeitig auch der Sündenbock für die ganze Geschichte ist. Also es wird ja an ihm nur festgemacht. Also das heißt ja nicht, ja, die anderen, die können halt auch nichts mehr, weil wenn du so guckst, da sind halt auch schon viele ältere Spieler jetzt mit dabei, die ihren Zenit überschritten haben. Kleine Parallele zur deutschen Nationalmannschaft. Und dann hast du Lewandowski vorne drinne, dem angekreidet wird, dass er keine Tore schießt, obwohl er halt wirklich auch von seiner Mannschaft mehr oder weniger im Stich gelassen wird. Wenngleich man dazu sagen muss, hat er diese Leistungen, diese etwas schlechteren, zuletzt auch in München gezeigt. Das ist so ein bisschen jetzt das Problem an der ganzen Sache. Ja, jetzt zu dieser #FragDieter-Geschichte noch kurz. Und zwar schreibt der Michael hier uns Folgendes. Was sagt ihr zur Übertragung und den Experten bei ARD und ZDF? Und wird es nicht langsam Zeit, dass ein Duo ein Spiel kommentiert, wie in den USA oder wie beim US-Sport? Ja. Das habe ich, das predige ich schon seit Jahren. Also ein Duo kannst du dir, Entschuldigung, ja. Das predige ich schon seit vier Ecken zu ever, dass man das Play-by-Play ein bisschen machen sollte. Mit den ARD und ZDF-Geschichten, wie die das aufrollen oder so. Ich weiß nicht, ob er jetzt nur die meint, die da das Spiel kommentieren. Das finde ich auch unfassbar träge und öde und ekelhaft. Da der Bellaretti heute wieder, kriege ich wirklich krieg's Kotzen. Ich kann aber nicht sagen, wie das dann mit Olli Kahn und so danach ist, weil das gucke ich einfach nicht. Das kann ich nicht sagen. Aber während des Spiels finde ich Play-by-Play gar nicht so verkehrt, aber das sage ich auch schon seit alternative Jahren. Audiospur bietet ja zwei Kommentatoren, soweit ich weiß. Ach echt? Na ja, gut. Ja, das ist das Radio-Ding, oder? Ja, das ist ja auch genau dieses, ja. Also ich sag's mal so, für mich gibt es eigentlich nur ein Kommentatoren-Duo, das ich jetzt interessant finden würde, das ist Ralf Günisch und Marco Hagemann von DAZN. Die fand ich großartig. Weiß ich gar nicht, ob die beiden zusammen die Spiele kommentiert haben, die ich gesehen habe, aber die finde ich so, ich finde den Günisch super als ja, als Insider sozusagen, ja, der trotzdem auch ein Spiel mitmoderieren kann, finde ich hervorragend. Und Marco Hagemann ist für mich so, die können ja gar nicht zusammen kommentiert haben, weil der Hagemann kommentiert ja für Eurosport. Den finde ich aber so als Kommentator mit am besten, weil er die ganze Sache sehr, sehr unaufgeregt, ohne sich selber zu zelebrieren, runterlaufen lässt und trotzdem eine gewisse Emotionalität mitverkörpert. Insgesamt finde ich, dass diesen Auftritt von deutscher Fußballberichterstattung grundsätzlich scheiße. Da ist alles irgendwie, geht mir da auf den Sack. Alles, wirklich, wenn ich diese... Hast du denn den Vergleich, den frage ich dich jetzt, hast du den Vergleich mit internationaler Berichterstattung? Weil der fehlt mir ein bisschen, um das ich, so... Mein Vergleich ist Eurosport. Ja. Wenn ich sehe, wie eben Sammer das gemacht hat, mit was für einer Art und oder welcher Art und Weise er das bei Eurosport gemacht hat. Auch Jan Henkel muss ich da wieder lobend erwähnen, obwohl ich wirklich, ich habe immer über diesen Typen geschimpft, als er bei Sky war, weil er halt immer dieser Badass-Moderator sein wollte, der oder immer der heiß war auf ja. der immer so eine überdrehte Aussage von dem anderen rauskitzeln wollte, ne? Das ging mir so auf den Sack. Am schlimmsten war das beim Di Matteo oder wie der hieß, der Trainer von Chelsea nach dem Champions League Finale in München. Wie hieß denn der nochmal? Hieß der stimmt. Matteo? Di Matteo, ja. Di Matteo, genau. War ja dann bei Schalke, ne? Ja. Ja, stimmt. Davor war da, ist ja egal. Nee, danach. Danach. Als er da den so mehr oder weniger angepisst hat, ja, dass man sich eigentlich schämen sollte, jetzt so das Champions League Finale gewonnen zu haben. Das war ja so seine Art und davon ist er komplett weg und wirklich ist ein sehr, sehr guter Journalist aus meiner Sicht geworden. Jedenfalls, das, was er da bei Eurosport macht, finde ich gut. Und so eine Herangehensweise würde ich sehr begrüßen. Aber das, was ARD da abzieht, das kann ich mir nicht angucken. Auch nicht, was ZDF macht. Genau wie du gesagt hast, ich schalte nicht komplett weg, sondern ich mache leise. Und wenn es dann irgendwie ein Interview gibt mit Löw zum Beispiel, dann mache ich es mehr laut. Ja. Aber das, was die Typen da im Studio sagen, das interessiert mich ehrlich gesagt nicht sonderlich. Ja, auch wenn jetzt alle den Kramer gelobt haben, ich dresche jetzt hier nicht auf den ein, aber da kommen halt auch immer überschaubare Aussagen, weil im Zweifel möchte der auch nochmal für die nationale Mannschaft spielen und es könnte gut sein. Pocho. Als ob der nochmal für die nationale. Der möchte sich aber nichts verbauen. Kriegt der Welt nicht. Ja, aber der wird sich da nicht hinstellen und sagen, ja klar muss Löwe zurücktreten. Nein, aber das hat ja, das meine ich ja. Auch für die Nationalmannschaft spielen will. Ja, aber der Zug ist abgefahren. Das sage ich, das würde ich so niemals sagen. Jetzt machen sich vielleicht unter Umständen oder gehen wieder Türen auf, die sich schon verschlossen waren. Aber ich kann mir vorstellen, dass du da als Junge oder als Spieler, ja, ist ja jetzt auch keine 20 mehr, aber dass du halt eben als aktiver Spieler da anders analysierst als zum Beispiel Matthias Sammer. Ja, Oliver Kahn möchte ich gar nicht sagen. Da kommt auch nur immer so, da kommen immer so Worthülsen raus. Die kann ich ja auch in diesem Podcast von mir geben, aber das ist halt mir zu wenig für so einen Experten. Ja, wenn ich einen Experten sitzen habe, möchte ich einen Experten hören und nicht nur irgendeinen Typen, der so Stammtischscheiße rausposaunt oder das Ganze vielleicht noch ein bisschen blumiger umschreibt oder so. Das, wie gesagt, das ist ein Niveau, das wir auch erreichen können. Und das ist mir dann zu wenig für High-Level-Sportberichterstattung. So sehe ich das dann. Und Kommentatoren ist für mich, das ist unerträglich, was es da gibt, egal wo. Es gibt ja auch keinen Nachwuchs, das ist das Gefühl für mich. Also Nachwuchs finde ich immer ein ganz schlimmes Wort, aber das schlimmste Wort im Moment ist das Wort Umbruch. Wer Umbruch sagt, hat aufs Maul egal. Auf jeden Fall, es gibt ja auch keine jungen Moderatoren, wo man sagt, ach, der macht das erst seit ein paar Jahren, das ist ja richtig gut. Die sind ja alle auch alt. Ja, bei DAZN gibt es einige Leute, die, wie gesagt, ja gut, aber die sind ja nicht so in der täglichen Wahrnehmung genau dabei. Die bekommen halt nicht die Chance bei den Öffentlich-Rechtlichen, genau, obwohl da eine Wachablösung einfach ansteht. Also wie gesagt, was der Chris gesagt hat, das ist eigentlich genau richtig. Das hört sich so langweilig an, was sie die ganze Zeit sagen. Also das ist auch in ihrer Art, dann Szenen zu kommentieren, da hast du manchmal das Gefühl, dass sie das Bild irgendwie 15 Sekunden später erst sehen. Also sie brauchen extrem lange manchmal Dinge da zu erfassen und sie dann zu benennen. Da sind die Dinger schon längst vorbei. Also gerade Bellareti ist dafür ein Kandidat. Da jubelt der Spieler schon und da schreit Bellareti Tor. Also ja, das sind so Dinge, ich kann das nicht nachvollziehen. Natürlich ist es immer leicht zu sagen, dass es scheiße ist. Ja, und dann gibt es bestimmt Leute, die sagen, ja, dann mach's halt besser. Ja, aber ich will es ja nicht besser machen. Das ist ja nicht mein Anspruch, Fußballkommentator zu werden. Aber es gibt Leute, da bin ich mir sehr sicher, die es besser könnten. Ja, dieses Argument finde ich sowieso immer grundsätzlich ein bisschen widerlich. Ja, dann machst du halt besser, weißt du. Ich kann auch sagen, dass Mesut Özil die ganze WM, die beiden Spiele, die er gespielt hat, scheiße gespielt hat. Ja, war. Deswegen muss jetzt nicht einer kommen, wäre ein Spiel auch besser. Nee, muss ich nicht. Ich kann das beurteilen, auch wenn ich auf diesem Niveau nie gespielt habe, weißt du? Also ja, das finde ich immer schwierig. Ja, und selbst wenn du es nicht beurteilen kannst, ist es auch dein Problem. Du sagst es halt und fertig. So. Dieses, dass man immer irgendwie da nochmal um die Ecke denken muss, muss ja nicht bei jedem Ding sein. Also gerade wenn so eine deutsche Nationalmannschaft als Letzter in ihrer Gruppe ausscheidet, ist, glaube ich, die Herangehensweise zu sagen, hey, der Özi war scheiße, die anderen natürlich auch, ist vielleicht gar nicht so dumm. Ja, ansonsten fällt mir nichts ein. Sky, da haben wir 100 Mal drüber gesprochen, das ist der Untergang des armen Landes, muss man an der Stelle sagen. Also das ist für mich das Allerschlimmste. Da würde ich mir freiwillig, glaube ich, noch 24 Stunden Katrin Müller-Hohenstein angucken. Nee. Ey, Sky-Vorberichterstattung und Nachberichterstattung. Ja, da gebe ich dir recht, aber Katrin Müller-Hohenstein kannst du in den gleichen Topf oder Sack schmeißen. Okay, ich hätte es als das kleinere Übel jetzt. Nein. Ja. Da gibt es kein kleineres Übel. Und da gibt es nur eine Alternative und die heißt Dieter. Gibt es kein kleineres Übel. Aber ja, nur, weil sie eine Frau ist. Stell dir mal vor, die wäre auch noch schwarz. Genau. Dann wäre Pacho völlig der Ofen zu. Oh. Genau wie die Claudia Neumann oder wie die heißt. Ey, jetzt mal ohne Scheiß. Das hat doch nichts damit zu tun, dass ich Sexist bin, nur weil ich sage, dass das sich fürchterlich anhört, was die kommentiert. Es ist unerträglich, der Alten zuzuhören beim Kommentieren. Die hat erstens mal für mich, ästhetisch gesehen, eine fürchterliche Stimme. Ich finde die Stimme unerträglich. Und dann kommt noch dazu, dass die fünfmal irgendeine Scheiße sieht, die irgendwie nur sie erkennt und sonst niemand. Es ist einfach nicht für mich nachvollziehbar, was man an dieser Kommentatorin gut finden kann. Und ich finde, da kann man doch mal sagen, nur die Diskussion hochgeschaukelt, durch die dann dazu führte. Also ich kann das so unterschreiben, wie du gesagt hast. Ja, aber das wurde ja sofort, wurde ja einem daraus in Strick gedreht, wenn man gesagt hat, das ist scheiße, die ist nicht besonders gut. Sag mal, was macht der da? Das kann echt nicht wahr sein. Der weiß doch, dass das Mikrofon offen ist und das ist sowieso schon wahnsinnig stört bei ihm da alles. Er kann sich auch muten eigentlich. Aber egal. Auf jeden Fall. Glaube ich, dass das mit der Moderationssache, das wird uns noch lange verfolgen, weil da kommt ja auch, wie gesagt, nichts nach. Also ich habe da keine Hoffnung, dass wir uns in 2 oder 4 Jahren da verbessern. Ja. So, eine Frage habe ich noch bei Frag Dieter. Dann sind wir hier mit dieser traurigsten Folge aller Folgen durch, weil man auch so ratlos ist ein Stück weit. Glaubt ihr, dass Özil und Gündogan für die Türkei spielen würden, wenn diese erfolgreicher wäre? Also da müssen sie sich ja schon davor praktisch in wie ist denn das? Ich kenne die Regel jetzt nicht mehr. Wie ist denn das jetzt eigentlich? Es gibt ja schon Spieler, die für eine A-Nationalmannschaft gespielt haben, aber trotzdem noch anschließend für ein anderes Team auflaufen. Wie na, aber das? Nicht für eine A-Nationalmannschaft. Doch. Das guck, ist Jeremy Jones zum Beispiel das Beispiel. Der hat für Deutschland gespielt und für ja und USA und für die USA. Dann ist es eine bestimmte Anzahl von Länderspielen, die du nicht überschreiten darfst. Ja, das könnte sein, ja. Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich würden, also zumindest Özil, glaube ich, dass er für die Türkei spielen würde, wenn der DFB ihn nicht so ein Stück weit in manipuliert, klingt jetzt so hart. Wie kann man das anders ausdrücken? So unter die Fittiche genommen hätte. Weil ich glaube, so vom Herzen her würde er gerne für die Türkei spielen. Aber die Aussichten auf Erfolg waren halt mit der deutschen Nationalmannschaft größer. Dementsprechend gebe ich, wer hat die Frage gestellt, dem Scheiße, jetzt ist das ja weg, dem David recht. Oder würde sagen, ja, ich glaube, wenn die erfolgreicher gewesen wären, die Türken, dann würde zumindest Özil sich's genauer überlegen, ob er nicht eher für die dann aufläuft. Ja, kann ich mir schon vorstellen. Kann sein. Weiß ja, ich nicht, aber kann gut sein, ja. So, doch, letzte sogar Frage ziemlich sicher kann ich mir das vorstellen, dass sie dann für die Türkei spielen wird. Doch. Letzte Frage, schöne Schlussfrage für diese Ausgabe. Wer wird neuer Bundestrainer? Oder ich möchte sie ein bisschen ändern. Poccio. Ja. Wer ist beim Ende dieses Jahres Bundestrainer? Stefan Kunz. Stefan Kunz. Oder Jogi Löw. Also, den muss ich jetzt festlegen. Ja, dann sage ich Jogi Löw, weil es wird sich nichts ändern. Chris? Stefan Kunz. Ja, irgendwie habe ich auch das Gefühl, Stefan Kunz. Ich sage jetzt Jogi Löw, komm, damit noch was anderes gesagt wurde. So, gut, jetzt gehen wir nach Hause. Noch kurze Frage noch, wer wird Weltmeister? Nur das Land, keine lange Ausschweife. Belgien. Okay. Ricky? Oder England, scheiße. Ja, ich muss mal überlegen. Also es sind für mich halt drei Mannschaften, die in Frage kommen. Frankreich, Brasilien und ich bleibe bei Argentinien, auch wenn die scheiße gespielt haben. Ich sag Brasilien. Ich sag auch Brasilien. Geil. So. Geil. Jetzt bin ich gespannt, wie das hier mit der Aufnahme funktioniert hat. Ja. Ach so, danke an alle, die bei Patreon sich neu angemeldet haben und jetzt wieder abmelden mit dieser Folge. alles wird besser, wir wissen noch nicht wann. Tschüss. Tschüss. Dieter stand für, sag ich mal, etwas Schlichtes, Proletarisches, Simples, bodenständig, positiv ausgedrückt.